Die antike Welt war aus den Fugen geraten. Völkermassen aus dem Norden und Osten wälzten sich über den europäischen Kontinent und überfluteten alle Länder, mordeten, raubten und hinterließen völlige Verwüstung. Man musste Krieg führen, um zu überleben. Die Zeit der Völkerwanderung wird sie genannt. Doch mit Wandern hatte das nichts zu tun. Es ging ums nackte Überleben. Das wilde Chaos war wohl von den Hunnen ausgelöst worden. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts drangen sie aus Zentralasien nach Westen vor. Niemand konnte sie aufhalten. Sie hatten die Germanenvölker entwurzelt und trieben sie vor sich her. Schnell und grausam fielen sie in das überraschte Europa ein. Ihr ungewohnter Körperbau, ihre völlig fremd anmutenden Gesichtszüge und ihre Art zu leben sorgten dafür, dass die Geschichtsschreiber jener Zeit unheimliche Dämonen aus ihnen machten. Für die Christen waren sie die Geißel Gottes, offensichtlich nicht von dieser Welt. Womöglich waren sie direkt den Tiefen der Hölle entstiegen. Aus der Sicht der Heiden waren sie in den unwegsamen, unheimlichen Sümpfen Russlands von Hexen und Waldgeistern gezeugt worden. Angeblich bandagierten sie die weichen Schädelknochen ihrer Kinder, um den Köpfen ihre langgestreckte Form zu geben. Und den Säuglingen wurden die Nasen platt gedrückt, damit sie unter den hunnischen Helm passten. Sie waren unter uns, ohne dass wir wussten, woher sie kamen. In den Brunnen der Götter tränkten sie ihre Pferde. Auf den Stufen der Tempel nahmen sie unsere Frauen. An den Säulen unserer Stadt zerschmetterten sie die Köpfe unserer Kinder. Nackt über die Hälse der Pferde geworfen, so verließen unsere Töchter die Stadt. Wir werden sie nie wiedersehen. Warum die Hunnen so plötzlich mit aller Gewalt nach Europa stürmten, ist unbekannt. Wahrscheinlich war es der Hunger, der sie trieb. Denn ihre Bevölkerung war kontinuierlich gewachsen und die armseligen Steppen ihrer Heimat konnten das Nomadenvolk nicht mehr ernähren. Da brachen sie alle Brücken hinter sich ab und drängten nach Westen, ins sagenhaft reiche Europa. Römer und Germanen fühlten sich ihnen gegenüber anfangs völlig wehrlos und wurden einfach abgeschlachtet. Denn die Hunnen besaßen eine neue Art der Kriegsführung, die sehr erfolgreich war. Infanterie, wie die Römer sie hatten, war ihnen unbekannt. Sie waren hervorragende Reiter und kämpften vom Rücken ihrer Pferde aus. Eine absolute Neuheit war die Konstruktion ihrer Sättel. So sicher, wie sie im gestreckten Galopp ihre Pfeile abschießen konnten, das war noch nie dagewesen. Die Hunnen kämpften in kleinen, beweglichen Einheiten von 500 oder 1000 Mann. Unter schrecklichem Kriegsgeheul fielen sie über ihre Feinde her, sodass die auseinanderstoben und meist vernichtet wurden. Doch das römische Imperium bäumte sich noch einmal auf gegen die Invasion aus dem Osten. Germanen und Römer kämpften Seite an Seite. Gemeinsam traten sie den Hunnen in der weiten Ebene um Chalons-sur-Marne auf den katalaunischen Feldern entgegen. Man schrieb das Jahr 451. Es muss ein grausiges Gemetzel gewesen sein, bei dem den höchsten Blutzoll die Germanen zahlten. Auf der Seite der Römer kämpften Franken und Westgoten als Verbündete, auf der Seite Attilas, des Hunnenkönigs, alle die Germanenstämme, die er bereits unterworfen hatte. Rom konnte noch einmal siegen. Die Hunnen zogen sich zurück. Doch die Kräfte des Imperiums waren damit erschöpft. Es war nahezu ungeschützt. Und für die hungernden und entwurzelten Germanen war es das Land, in dem Milch und Honig floss. Auf der Suche nach schneller Beute überzogen sie die Provinzen der sterbenden Weltmacht. Bei Trier durchbrachen die Vandalen die Grenzen des Römischen Reiches. Sie stürmten die Stadt. Die Bevölkerung floh, ebenso die römischen Soldaten. Den Angreifern war das einerlei. Sie plünderten gründlich, hausten wie die Vandalen. Ein römischer Chronist berichtete: Schauspielvorführungen gibt es jetzt keine mehr. Auch da nicht, wo sie vorher üblich waren. Man spielt nicht in der Stadt Mainz. Sie ist verwüstet. Man spielt nicht in Köln. Es ist voll von Feinden. Man spielt nicht in der wunderschönen Stadt Trier. Sie liegt viermal zerstört am Boden. Man kann nicht mehr vor lauter Armseligkeit und Elend dieser Zeit. Die Mehrzahl der heimatlosen Völker zog mit Kind und Kegel einfach weiter, wenn es nichts mehr zu rauben gab. Sie wollten oder konnten kein Land länger in ihrem Besitz halten. Die Franken mussten ihre alte Heimat am Niederrhein, dem heutigen Belgien, nicht verlassen. Seit rund 200 Jahren hatten sie sich hier in den düsteren Wäldern des Nordens zusammengetan, kleine germanische Völkerschaften, und nannten sich die Freien, die Franken. Der Hunnensturm war südlich von ihrem Territorium vorbeigefegt. Auch sie hatten an der Seite des römischen Imperiums tapfer gegen die Hunnen gekämpft. Doch jetzt wurde aus den ehemals Verbündeten der neue Feind für die sterbende Weltmacht. Das Imperium lag am Boden. Das war die richtige Zeit, um sich das römische Gallien einzuverleiben, dieses verlockende, fruchtbare Land direkt in ihrer Nachbarschaft, wo sogar Trauben reiften, jene süßen Früchte, aus denen die Römer so ein köstlich berauschendes Getränk herzustellen wussten. Chlodwig war ihr neuer Held, ihr König, und unter seiner Führung begehrten sie in den letzten Jahren zunehmend auf. Dem letzten römischen Statthalter in Gallien, Syagrius, hatten sie immer wieder erheblichen Ärger bereitet. Auch ohne die Franken war seine Lage schon höchst besorgniserregend, ja nahezu aussichtslos. Denn das römische Imperium, dessen Vertreter er ja war, war zerbrochen. Und seither war er, Syagrius, die letzte Bastion eines nicht mehr existierenden Weltreichs. Ein ganzes Jahrzehnt hatte er ausgeharrt auf diesem verlorenen Posten und wieder davon geträumt, Rom möchte sich noch einmal erheben, noch einmal erwachen zu neuem Leben, zu neuer Blüte. Ein Weltreich wie Rom, wie konnte das einfach untergehen? Es durfte nicht sang- und klanglos verschwinden und ihn, den Statthalter, als einzigen mit erhobener Fahne zurücklassen, hier in diesem entlegensten Winkel der Welt, in Gallien. In Soissons, so nah bei diesen unberechenbaren Franken. Fürwahr, welch grausames Schicksal. Wäre doch ein starker Cäsar auf den Thron gekommen, ein Claudius etwa oder Trajan, die hätten den Zusammenbruch des Reichs verhindert. Aber stattdessen wurde jener Jüngling gekrönt, dieser Schönling, Romulus Augustus. Welch ein Name für einen Cäsar! Als Omen hatte er gelten sollen, Romulus, der Gründer der Stadt, die einst dem Reich den Namen gab, und Augustus, der Heilige, der Geweihte, der Erhabene. Der erste römische Kaiser war mit diesem Titel geehrt worden, nachdem er das Reich aus einer Krise zu neuen Höhen geführt hatte. Doch was ist aus dem Herrscheramt geworden? Ein schöner Jüngling mit einem schönen Titel, doch völlig machtlos, wird einfach zur Abdankung gezwungen. Gestürzt von einem Rugierfürsten, Odoaker, der von germanischen Söldnern, die Land forderten, so einfach zum König von Italien ausgerufen worden war. Die Germanen, diese Barbaren. Zugegeben, als Soldaten in den eigenen Reihen waren sie lange von unschätzbarem Wert gewesen. Furchtlose Kämpfer, stark und von enormer Größe. Rom hatte das immer honoriert. Und die Führer der germanischen Söldner wurden am Hofe die mächtigsten Persönlichkeiten. Sogar der Titel Patricius wurde ihnen verliehen. Doch als Gegner waren sie beängstigend, fast unbesiegbar. Und dem Reich war es nie geglückt, sie völlig zu bezwingen. Sie waren einfach wilder als alle anderen unterworfenen Völker und jahrhundertelang eine ständige Bedrohung. Schon Tacitus, der Geschichtsschreiber, berichtete, dass sie keinerlei Zurückhaltung kannten, wenn es um Krieg führen oder trinken ging. Und das war vor 400 Jahren. Doch seither hat sich nichts geändert. Sie sind so rauflustig wie eh und je. Wie soll man einen ordentlichen Feldzug führen gegen diese Horden, die keine Angst kennen und auf dem Schlachtfeld vom Geschrei ihrer Frauen angefeuert werden? Rohes Fleisch sollen sie verzehren, wie die wilden Tiere. Und wie die wilden Tiere, so pflegen sie auch, über die geordneten römischen Legionen herzufallen. Nur ihre Anführer haben meist Pferde und sind mit Schild und Frame bewaffnet. Framen? Das sind Speere mit einer schmalen, kurzen Eisenspitze, die aber sehr scharf ist und die sie auch im Nahkampf verwenden. Wie eine wilde Meute kommen sie daher. Die Kämpfer zu Fuß werfen auch noch kleinere Spieße, einer immer mehrere, und zwar ungeheuer weit. Dabei sind sie nackt oder nur mit einem Umhang leicht bekleidet. Einige haben Schwerter oder größere Lanzen. Ein Prunken mit schmucken Waffen ist ihnen fremd. Lediglich ihre Schilde bemalen sie mit sorgfältig ausgesuchten Farben. Nur wenige tragen einen Panzer oder einen Helm aus Metall oder Leder, den sie irgendwann bei uns eingetauscht haben, gegen Felle oder Bernstein, dessen Wert ihnen scheinbar völlig unbekannt ist. Sie kennen keine Schlachtordnung wie wir. Ihre Behendigkeit passt sich dem Reiterkampf vorzüglich an. Ein Zurückgehen, lediglich zum Zwecke eines neuen Vorstoßes, gilt bei ihnen eher als ein Zeichen von kluger List und nicht als Angst. Nur der Verlust des Schildes ist in ihren Augen eine Schmach ohnegleichen. Wer auf diese Weise ehrlos wird, darf weder an Opfern noch am Ting teilnehmen. Sie haben keine vernünftige eigene Schrift, kein Staatswesen mit Geschichte, keine einheitliche Reichskirche mit Bischöfen an der Spitze. Stattdessen glauben sie an ihre Druiden und ein Sammelsurium von Göttern, die Angst und Schrecken verbreiten und oft mit Menschenopfern gnädig gestimmt werden müssen. Und wenn sie nicht gerade Krieg führen, so sind sie von unübertroffener Faulheit und überlassen die gesamte Arbeit ihren Frauen. Und jetzt kamen sie. Durch die Nebel der Morgendämmerung hörte man das Schnauben und Stampfen ihrer Pferde, noch bevor das Auge sie erspähte. In den Uferauen sammelten sie sich vor dem Angriff. Ja, er hatte sie erwartet. Und wenn es das Schicksal so wollte, dann starb er heute einen ehrenvollen Tod auf dem Schlachtfeld. Er, der übrig gebliebene Bannerträger des zugrunde gegangenen römischen Imperiums. Er, Syagrius, der Letzte. Syagrius, letzter römischer Machthaber in Gallien. 486 nach Christus von Chlodwig, dem Frankenkönig, bei Soissons geschlagen und hingerichtet. Steht in den Geschichtsbüchern. Für die Römer war es so, wie Bischof Orentius von Aquitanien sagte. Müde erwartet alles das greisenhafte Ende der Welt. Und schon läuft ab die Zeit der letzten Tage. Ganz Gallien raucht wie ein einziger Scheiterhaufen. Chlodwig war erst 20 Jahre alt. Unter seiner Führung sollten die Franken noch halb Europa erobern und auf dem Boden Galliens die römische und die germanische Kultur zu einer neuen Ordnung verbinden, der mittelalterlichen Welt. König Chlodwig aus dem Haus der Merowinger war der erste große König, den die Franken hervorbrachten. Doch die Schwierigkeiten für ihn müssen enorm gewesen sein. Sein neues Frankenreich hatte plötzlich ein Vielfaches der ursprünglichen Größe und wuchs noch weiter, denn bereits 10 Jahre nach seinem Sieg über Syagrius unterwarf er die Alemannen in der Schlacht bei Zülpich. Wie konnte er solch ein Riesenreich dauerhaft beherrschen? In ihrer Heimat waren die Franken gewohnt, ganz anders zu leben als hier in den besetzten Gebieten. Städte waren als Aufenthaltsort außerordentlich unbeliebt. Chlodwigs Untertanen hausten in einfachen Häusern aus Lehm oder Holz, mit Stroh gedeckt. In einem einzigen großen dunklen Raum lebten Mensch und Vieh einträchtig zusammen. Es war noch genauso, wie Tacitus das einst beschrieben hatte. Das Land ist schaurig durch seine Wälder und hässlich durch seine Sümpfe, reicher an Niederschlägen nach Gallien zu und windiger nach Noricum und Pannonien hin. Getreide gedeiht gut, Edelobst dagegen gar nicht. Vieh gibt es in Menge, doch ist es zumeist ein unansehnlicher Schlag. Selbst beim Großvieh vermisst man die natürliche Stattlichkeit und den stolzen Stirnschmuck. Nur die Größe der Herden macht den Germanen Freude, und Viehherden sind ihr einziger und liebster Reichtum. Gold und Silber haben ihnen die Götter, ich weiß nicht, ob aus Gnade oder aus Zorn, versagt. Doch will ich nicht behaupten, es gäbe in Germanien überhaupt keine Gold- und Silberader. Denn hat schon jemand danach gesucht? Besitz und Verwendung dieser Metalle reizen die Germanen nicht sonderlich. Man kann beobachten, wie bei ihnen Gefäße aus Silber, die ihre Gesandten und Fürsten geschenkt bekommen haben, ebenso gering gewertet werden wie solche aus Ton. Ihre Dörfer legen sie nicht wie wir so an, dass die Häuser Wand an Wand stehen und eine Straße bilden. Jeder lässt vielmehr um seinen Hof einen freien Raum. Vielleicht will man sich dadurch vor Feuergefahr schützen. Vielleicht versteht man sich aber auch nicht recht aufs Bauen. Nicht einmal behauene Steine oder Ziegel benutzen die Germanen. Ohne Rücksicht auf gefälliges und schönes Aussehen verwenden sie zu allem unbehauenes Holz. Auch ist es üblich, unterirdische Höhlen auszuheben und eine dicke Schicht Mist darauf zu legen. Das ist eine Zufluchtsstätte für den Winter und ein Aufbewahrungsort für die Feldfrüchte. Die wichtigsten Arbeitsmittel waren Zugtiere, meist Ochsen, und ein Pflug aus Holz. Nur lockere Böden konnten die Bauern auf diese Weise beackern. Wie mit einem Haken wurde die Krume oberflächlich aufgerissen und danach das Korn ausgestreut. Wenn die Bauern ein Korn Getreide säten, konnten sie auf 2 bis 3 Körner Ertrag hoffen. War das Frühjahr zu feucht oder der Sommer zu trocken, so blieb die Ernte aus und pure Verzweiflung machte sich breit. Nein, für Schönheit und Luxus hatten Chlodwigs Franken keinen Sinn. Wichtiger war ihnen, was die Natur an Nahrung lieferte. Nüsse, Kräuter, Wurzeln und Pilze gab es in den Wäldern. Bienen lieferten Honig, den einzigen Süßstoff jener Zeit. Die Menschen glaubten an geheimnisvolle Kräfte in der Natur. Eine Bärenklaue um den Hals einer schwangeren Frau sollte das Kind stark werden lassen. Eine Buche schützte vor Blitzschlag. Und wenn Spinnweben häufig auftraten, war mit einer schlimmen Seuche zu rechnen. Die Natur war von Wesen belebt, von Feen und Kobolden, war voller Zeichen und Wunder, war ein Wesen, das lebte. Wollte man einen Baum fällen, so musste man sich vorher bei ihm entschuldigen. Eichen waren heilig. Die Natur spendet Leben und sie nimmt es. Sie ist eine Göttin und sie versteht nur die Sprache des Zaubers und der Beschwörung. Das war das Weltbild der Franken zu Beginn des Mittelalters. Sie waren Heiden und das besetzte Gallien war römisch-katholisch. Bischöfe und Priester waren wie Staatsbeamte. Und Bischöfe durften sogar Recht sprechen. Der Klerus funktionierte wie eine Staatsbürokratie. Ein Netz von Klöstern überzog das Land, untereinander verbunden durch Straßen, die das Imperium erbaut hatte. Das Leben der Bürger in den Städten, den Zentren römischer Kultur, mit Theatervorführungen, Badeanstalten und Lustbarkeiten aller Art, konnte kaum gegensätzlicher sein als das, was die Franken gewohnt waren. Nahezu unüberbrückbar schien die Kluft, und den Franken drohte ein ähnliches Schicksal wie so vielen anderen germanischen Stämmen, nämlich unterzugehen in der Überzahl der einheimischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Für viele Franken hatte die christliche Religion eine starke Anziehungskraft, war sie doch aus dem Untergang des römischen Imperiums unbeschadet hervorgegangen. Ihre Machthaber, die Bischöfe und Priester, besaßen das gesamte Wissen und Können der vergangenen Kultur. Auch die Frau des Frankenkönigs, Chrodichilde, eine Tochter des Königs von Burgund, war Christin. Natürlich war es ihr wichtig, Chlodwig zum wahren Glauben zu bekehren. Bei der Taufe des erstgeborenen Sohnes ließ sie die Kirche mit Teppichen und Decken schmücken, auf das Chlodwig, der durch die Predigt nicht bekehrt werden konnte, durch diese festliche Handlung zum Glauben erweckt werde. Ihr Sohn aber erstickte, als er eben getauft war, noch in den weißen Kleidern. Da schwoll dem König die Galle und er schalt heftig die Königin und sprach: Wäre der Knabe geweiht im Namen meiner Götter, gewiss lebte er noch. Für Chrodichilde war es die Strafe Gottes dafür, dass ihr Gatte noch Heide war. So brachte sie auch ihren nächsten Sohn zur Taufe. Er bekam ebenfalls das Taufwasser in die Lunge und erkrankte schwer, aber er erholte sich wieder. Wir wissen nicht, ob Chlodwig letztendlich dem steten Einfluss seiner Frau erlag oder ob es politisches Kalkül war. Jedenfalls ließ er sich taufen. Eine Volksversammlung aus vom Bischof ausgesuchten Klakören klatschte begeistert Beifall, als der König seinen Entschluss bekannt gab. Die Inszenierung war prächtig. In weißem Taufhemd schritt der König mit 364 edlen Franken zur Taufkapelle. Allen Pomp, dessen sie fähig war, bot die Kirche auf, galt es doch, die überlegene christliche Kultur zu zeigen. In anderen Schriften wird berichtet von 3000 seiner wilden Kampfgefährten, die mit ihm die Taufe nahmen. Das war praktisch die gesamte Oberschicht Frankens. Mit entblößtem Oberkörper und ohne Waffen trat der König vor den Vertreter der römischen Kirche in Gallien, Bischof Remigius von Reims. Beuge dein Haupt in Demut, stolzer Sigamba, und verehre von nun an, was du bisher verbranntest, und verbrenne, was du bisher verehrtest. Nun, da Chlodwig Christ geworden war, unterstellte er die Kirche seinem Reich. Denn die Kirche hatte das, was dem Frankenkönig fehlte. Sie hatte Einfluss auf die Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Chlodwig konnte nun auf die Hilfe seiner neuen Untertanen zählen. Jetzt hatte er den gleichen Glauben wie sie. Sein neues Reich war dadurch innerlich gefestigt und er konnte daran gehen, es Stück für Stück zu erweitern. Die christliche Überlieferung weiß eine andere Geschichte über Chlodwigs Bekehrung zu berichten. Als die Franken in der Schlacht von Zülpich schon fast besiegt waren und die Alemannen bereits triumphierten, da gelobte Chlodwig: Jesus Christ, Chrodichilde verkündet, du seist der Sohn eines lebendigen Gottes. Ich flehe dich an. Gewährst du mir jetzt den Sieg über meine Feinde, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen in deinem Namen. Und da er solches gesprochen, wandten sich die Alemannen und fingen an zu fliehen. So jedenfalls wusste Bischof Gregor von Tours es zu berichten. Die Franken, die zum wahren Glauben bekehrt werden sollten, kannten natürlich nicht die Erzählung aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter. Da wird dem Heerführer Jephtha eine sehr ähnliche Begebenheit zugeschrieben. Wir wissen nicht, war es nur frühchristliche Propaganda oder war auch ein Körnchen Wahrheit dabei. Für das Volk kam jedenfalls klar zum Ausdruck, wer unter den Göttern der Mächtigste war. Der König und seine Krieger blieben von der christlichen Botschaft jedoch weitgehend unberührt. So ließ sich Chlodwig auch nicht daran hindern, die Burgunder zu überfallen und seinem Reich einzuverleiben. Die Burgunder, das waren die Nachbarn des Frankenkönigs, und ihr Herrscher Gundobad war Chlodwigs Schwiegervater. Sie hatten sich nach einer verheerenden Niederlage gegen die Hunnen hierher geflüchtet und lebten jetzt zwischen dem Genfer See und Lyon an der Rhone. Vielleicht ist es hier entstanden, in ihrer neuen Heimat, das Heldenepos von der Niederlage gegen Etzel, den Hunnenkönig, das Nibelungenlied. Die dem Tod geweihten, die lagen allumher. Zu Stücken lag zerhauen die Königin, so her. Dietrich und Herr Etzel zu weinen huben an. Jämmerlich sie klagten um manchen Freund und Untertan. Da war der Helden Herrlichkeit verschlungen von dem Tod. Die Leute hatten alle viel Jammer und viel Not. Mit Leid war nun beendet des Königs hohes Fest. Das Schicksal stets auf Freude, doch Leid am Ende folgen lässt. Wer im Nibelungenlied eine getreue Darstellung des geschichtlichen Geschehens sucht, der wird enttäuscht. Denn das Epos ist erst einige hundert Jahre später niedergeschrieben worden. Und so haben sich Ereignisse am Hofe der Frankenkönige mit der älteren Geschichte der Burgunder vermischt. Mit der Übernahme Galliens durch die Franken war eine neue Zeit angebrochen. Chlodwigs Bekehrung zum Katholizismus bedeutete den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Europas, wenngleich von christlicher Lebensführung bei ihm nichts zu spüren war. Chlodwig entstammte dem altfränkischen Adelsgeschlecht der Merowinger, dessen Gründer Merowech seinen Ursprung von einem Meerdrachen ableitete, was für das sagenhafte Alter seiner Sippe sprechen sollte. Die Königswürde konnte nach altfränkischem Recht nur an Mitglieder der edelsten Geschlechter fallen. Denn dabei war es jahrhundertelang geblieben, dass die Franken langgelockte Könige aus ihrer ersten und sozusagen vornehmsten Sippe wählten. Chlodwig hatte seine eigene Methode, sich und seinen Nachkommen die Königswürde für alle Zukunft zu sichern. Er ließ kurzerhand alle Adelsfamilien mitsamt seinen eigenen entfernten Verwandten bis zum letzten Mann ermorden, sodass im ganzen Frankenreich nur noch er selbst und seine Söhne für die Krone in Frage kommen konnten. Er ging dabei mit beispielloser Hinterlist vor, wie die Geschichtsschreiber jener Zeit berichten. Nach der Ermordung des letzten seiner Verwandten hat er öffentlich geklagt, nun keinen Gesippen mehr zu haben, der ihm im Unglück beistehen könne. Aber so sprach er nicht aus Schmerz, sondern in arger List, um vielleicht doch noch einen Verwandten ausfindig zu machen und ihn umzubringen. An der Rheingrenze lebten neben Chlodwigs neuem Reich noch andere Frankenstämme, die Chatten und die Ribuarier. Mit List und Gewalt beseitigte er auch ihre Könige und vereinigte am Ende alle Franken unter seiner Herrschaft. Die von Hunnensturm und Völkerwanderung entwurzelten germanischen Völker, die sich im heutigen Frankreich niedergelassen hatten, wurden alle nacheinander seine Beute. Aber die Franken nahmen nicht nur germanische Stämme in ihren Bund auf, sondern auch komplette römische Legionen. 50 Jahre später schreibt ein Chronist: Bis zum heutigen Tage sind sie deutlich als die Legionen erkennbar, in denen ihre Väter einstmals dienten. Sie tragen deren Standarten, wenn sie in die Schlacht ziehen, und halten ihre Sitten. Und die römische Tracht bewahren sie in allen Einzelheiten. Fast 300 Jahre lang herrschten die Merowinger Könige. Oft wurde das Reich unter den Thronerben aufgeteilt. Das Rhein-Mosel-Land Austrien war deutschstämmig. In Neustrien, Nordfrankreich, hatten sich überwiegend Germanen, Kelten und Römer vermischt. Burgund, das heutige Südfrankreich, war bald ganz romanisch. Doch immer wieder fand das Frankenreich zur Einheit zurück. Im ewigen Auf und Ab der Thronwirren waren Verrat und Meuchelmord an der Tagesordnung. Immer aber herrschte unbestritten das einzige langgelockte Königsgeschlecht der Merowinger, weil der große Chlodovech ihm das absolute Kronmonopol gesichert hatte. Über die Nachfahren Chlodwigs berichtete im 6. Jahrhundert der fränkische Bischof und Geschichtsschreiber Gregor von Tours: Als nun König Sigibert sah, dass seine Brüder sich Weiber wählten, die ihrer nicht würdig waren, und sich so weit erniedrigten, selbst Mägde zur Ehe zu nehmen, da schickte er eine Gesandtschaft nach Spanien und freite mit reichen Geschenken um Brunichilde, die Tochter König Athanagels. Denn diese war eine Jungfrau von feiner Bildung, schön von Angesicht, züchtig und wohlgefällig in ihrem Benehmen, klugen Geistes und anmutig im Gespräch. Der Vater versagte sie ihm nicht und schickte sie mit großen Schätzen dem Könige. Der versammelte die Großen seines Reichs, ließ ein Gelage anrichten und unter unendlichem Jubel und großen Lustbarkeiten nahm er sie zu seinem Gemahl. Und da sie dem Glauben des Arius ergeben war, wurde sie durch die Belehrung der Bischöfe und die Zusprache des Königs selbst bekehrt, glaubte und bekannte die heilige Dreieinigkeit und wurde gesalbt. Als Sigiberts Bruder, König Hilperich, dies sah, freite er, obschon er bereits mehrere Weiber hatte, um Galswinta, Brunichildens Schwester, wobei er durch seinen Gesandten versprach, die anderen Weiber zu verlassen, wenn er nur ein ihm ebenbürtiges Königskind zur Ehe empfinge. Der Vater glaubte diesen Versprechungen und übersandte ihm seine Tochter gleich wie die frühere mit reichen Schätzen. Galswinter war aber älter als Brunichilde, und als sie zum König Hilperich kam, wurde sie mit großen Ehren aufgenommen und ihm vermählt. Auch wurde sie von ihm mit großer Liebe verehrt. Sie hatte nämlich große Schätze mitgebracht. Sie trat auch zur rechtgläubigen Kirche über und wurde gesalbt. Aber des Königs Liebe zu Fredegunde, die er schon früher zum Weibe gehabt hatte, brachte schweren Streit zwischen ihnen. Galswinter beklagte sich beim König über die Kränkungen, die sie unaufhörlich zu ertragen habe, und dass sie bei ihm nichts gelte. Daher bat sie, er möge die Schätze behalten, welche sie mit sich gebracht habe, aber sie selbst frei in ihr Vaterland heimziehen lassen. Der König aber ging heimtückischerweise nicht darauf ein, sondern begütigte sie durch sanfte Worte. Endlich ließ er sie durch einen Dienstmann erdrosseln und fand sie tot in ihrem Bette. Der König aber nahm, als er die Tote beweint hatte, nach wenigen Tagen abermals Fredegunde zu seinem Gemahl. Während jener Zeit konnte wohl jeder Franke froh sein, nicht als Merowinger geboren zu sein. Denn kaum einer dieses Geschlechts starb eines friedlichen Todes. In ihrem Herzen blieben die Franken noch lange Heiden. Von der christlichen Botschaft waren sie nicht so leicht zu überzeugen. Ihr Himmel hieß Valhalla, und dahin kamen nur die Krieger Odins, die heldenhaft in den Schlachten gefallen waren. Dort lebten sie weiter unter Kämpfen und Zechen. So mancher getaufte Fürst bestand auf seiner Kriegsausrüstung auch noch nach dem Tod. Als Grabbeigabe fanden Archäologen einen Helm mit einer Stirnplatte aus reinem Gold. Den unteren Rand des Helms zieren Weinreben. Weinstöcke hatten einst die Römer nach Gallien gebracht, und die Franken schätzten das berauschende Getränk, das man daraus gewinnen konnte. Über der Stirn wurden zwei Kreuze genau dort eingeritzt, wo früher die heidnischen Zeichen angebracht waren. Ein Grabstein zeigt auf der einen Seite das Bildnis des Toten, eines Kriegers von Schlangen umgeben, den Symbolen germanischen Götterglaubens. Schlangen waren das Symbol für verwandte Seelen, die den Kämpfer ins Reich der Toten begleiten sollten. Auf der anderen Seite des Steins die erste überlieferte Darstellung germanischen Ursprungs von Jesus, sein Kopf von Lichtstrahlen umgeben. Heidnische und christliche Symbolik nebeneinander, Barbaren und Christen miteinander, das waren die Anfänge der abendländischen Kultur zur Zeit der Merowinger. Wie lebte man in diesen Zeiten? Und wovon lebte man? Die einen lebten vom Krieg und von der Beute. Gab es keinen Krieg, dann lebten sie von den anderen. Die anderen, das waren die Bauern. Das Land gehörte dem König. Der König vergab weite Gebiete als Lehen an seine getreuen, adeligen Gefolgsleute. Die wiederum verliehen das Land weiter an kleinere Bauern und bekamen dafür einen Teil der Ernte. Diese mittelalterliche Ordnung blieb jahrhundertelang bestehen. Es gab kein Bürgertum, es gab kaum Handel. Die vorhandenen Römerstraßen führten durch dichte Wälder, in denen noch Wölfe und Bären lebten. Sie wurden benutzt, solange sie benutzbar waren. Ausgebessert oder erneuert wurden sie nicht. Wie sah Europa aus zur Zeit des frühen Mittelalters, als die Merowinger herrschten? Ganz Westeuropa, von den Pyrenäen bis nach Thüringen, von der Nordsee bis an die Alpen, war fränkisch geworden. Im Norden gehörten die Friesen zu den wenigen Germanen, die nicht auf Wanderschaft gegangen waren, sondern in ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten an der Nordsee blieben. In Friesland florierte schon früh ein blühender Handel mit England und anderen Nordseeanrainern, während das restliche Germanien noch mit Urwald überwuchert und völlig versumpft war. Die Friesen waren die ersten germanischen Kaufleute. Durch ihre Handelsgeschäfte reich geworden, besaßen sie bereits eine eigene Münzprägung und galten in merowingischer Zeit als unabhängig. An der Nordseeküste in der Gegend um die Elbmündung lebten die Sachsen. Sie hatten die Karusker und andere Germanenstämme unterworfen und sich bis nach Westfalen ausgebreitet. Heiden waren sie und galten als außerordentlich wild. Das Grenzgebiet zwischen ihnen und den Franken blieb stets unruhig. Mal fielen die Sachsen im Frankenreich ein, mal die Franken bei den Sachsen. England war ein recht ödes Land. Angeln, Sachsen und Jüten besiedelten England und vertrieben die keltische Urbevölkerung nach Wales, Irland und Schottland. Auf der ganzen Insel lebten kaum 400.000 Menschen. Ab dem 6. Jahrhundert wurde England von Rom aus missioniert, sehr erfolgreich, denn in den folgenden Jahrhunderten waren die englischen Mönche begehrte und gelehrte Pilger, die emsige Missionsarbeit leisteten. Spanien war das Reich der Westgoten. Die Gebiete nördlich der Pyrenäen hatten sie an die Franken verloren und sich ganz auf die Iberische Halbinsel zurückgezogen. Hier nahmen sie gegen Ende des 6. Jahrhunderts den katholischen Glauben an. Doch was war aus dem einstigen Imperium geworden, jenem sagenhaften römischen Reich der Antike? Wo waren seine Überreste? Was hatte überdauert? Italien wurde beherrscht von den Langobarden. In Nordafrika, der Kornkammer des Römischen Reiches, hatten sich die Vandalen niedergelassen. Nahezu unversehrt dagegen blieb der Osten des Reichs. Der römische Kaiser Konstantin hatte im Jahr 330 seine Residenz von Rom nach Byzanz verlegt und der Stadt am Bosporus seinen Namen gegeben, Konstantinopolis. Unter den Söhnen des Theodosius war das Reich 395 aufgeteilt worden in Ostrom oder das Byzantinische Reich und Westrom. Während Westrom unter dem Hunnensturm und der Völkerwanderung zerbrach, war Byzanz davon verschont geblieben. Während Rom von Vandalen und Goten geplündert wurde, war Konstantinopel zum Nabel der damaligen Welt geworden. Es gab keine Stadt außer Rom, die sich mit ihr vergleichen konnte. Gewaltige Bauwerke, Kirchen, Basiliken, Paläste und Villen zeugten von ihrem Reichtum. In Konstantinopel residierte der Kaiser des Byzantinischen Reiches. Nachdem das Weströmische Reich untergegangen war, erhob er Anspruch darauf, Führer der Christenheit und ihr Beschützer zu sein. Aber Rom hatte er nicht schützen können. Doch jetzt, zur Zeit der Germanenreiche auf weströmischem Boden, jetzt ging von Rom eine neue Kraft aus, die Kraft der römischen Kirche. Sie hatte den Zusammenbruch des Imperiums überlebt. Sie wurde von den neuen Machthabern gebraucht. Und indem sich die römische Kirche in den Dienst der neuen Herrscher stellte, die germanischen Heiden christianisierte, wuchs ihre Macht. Und Rom wurde mehr und mehr zum Zentrum des Reiches, das nicht von dieser Welt sein sollte. Seit unter Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war, da war es vorbei mit dem Frieden unter den Menschen, mit Brüderlichkeit und Mitleid. Bereits wenige Jahre später auf dem Konzil in Arles 314 hatte die Kirche jeden Deserteur des kaiserlichen Heeres mit dem Bann belegt. Es war vorbei mit der Verachtung der Dinge dieser Welt, mit der freiwilligen Armut der frühen Christen. Das galt nur noch für die Gläubigen, nicht mehr für die Führung der Kirche. Bereits 40 Jahre nach Konstantins Tod hatte die Kirche 10% vom Grund und Boden im römischen Weltreich besessen. Im Mittelalter wird sie in Westeuropa gar ein Drittel ihr eigen nennen. Für Kaiser Konstantin war es eine rein politische Entscheidung gewesen, die Religion, die trotz vielfacher Verfolgung nicht einzudämmen war, zur Staatsreligion zu erheben. Die Christen hatten sich ja lediglich geweigert, an der gottgleichen Verehrung des Kaisers teilzunehmen, indem ihnen eingeräumt worden war, den einzig wahren Glauben im Staate zu besitzen, hatten sie auf der anderen Seite den Kaiser als ihren weltlichen Herrn anerkennen müssen. Der Kaiser war und blieb der unumschränkte Herrscher über die Kirche. Konstantin selbst hatte sich erst auf seinem Sterbebett taufen lassen. Als die nachfolgenden römischen Kaiser zum Christentum übertraten, behaupteten sie ihre Würde als Oberpriester, nannten sich Pontifex Maximus, ein Titel, der später auf die Päpste übergehen sollte. Gleichzeitig hoben sie das Ansehen der Bischöfe ihren Gemeinden gegenüber. Manche Kaiser vertrauten ihre Kinder den Bischöfen zur Erziehung an, was dann die ganz natürliche Folge hatte, dass diese in der Furcht Gottes, das heißt in der Demut gegen die Priester erzogen wurden und, als sie selbst Kaiser wurden, ihre Knie vor denselben beugten und ihnen die Hände küssten. Rom war das Zentrum weltlicher Macht. Die Welt des Glaubens, sollte sie nicht ebenso regiert werden? Von Rom aus? Die von den Aposteln gestifteten Gemeinden waren die Richtschnur religiösen Lebens für die übrigen. Und da Rom die einzige Gemeinde im Abendland war, sie war von Paulus gestiftet worden, so war es denn ganz natürlich, dass sich die abendländischen Bischöfe hin und wieder in streitigen Fällen kollegialisch an die Bischöfe von Rom wandten und um Rat baten. Die Stelle des römischen Bischofs wurde nun eine sehr begehrte und beneidete. Der heidnische Statthalter zu Rom, Prätextatus, sagte: »Macht mich zum Bischof von Rom, dann will ich sogleich Christ werden.« Die Bewerber um diese Stelle lieferten sich mitunter blutige Auseinandersetzungen. Alle Bischöfe nannten sich Papst, von Papa, Vater, oder Oberpriester, oder sogar Stellvertreter Jesu, und gaben sich untereinander diese Titel, also auch dem Bischof von Rom, der bald Papst der Stadt Rom, bald schlichtweg Papst genannt wurde. Schon im 4. Jahrhundert verlangten die römischen Bischöfe, dass ihnen der erste Rang unter den Patriarchen, also auch unter allen Bischöfen, zuerkannt würde. Nicht, weil sie sich für Nachfolger Petri hielten, sondern weil sie ihren Sitz in der damaligen Hauptstadt der Welt hatten. Aber man dachte noch nicht daran, ihnen eine höhere Würde als den anderen Patriarchen einzuräumen. Die einzige rechtmäßige kirchliche Institution war die allgemeine Kirchenversammlung. Für die Beachtung der allgemeinen Kirchengesetze hatte dann jeder Bischof in seiner Diözese Sorge zu tragen. Mit welcher Vehemenz die frühen Christen um die Glaubenswahrheiten rangen, zeigte die zweite Kirchenversammlung zu Ephesus im Jahre 449. Militante Mönche erzwangen die Annahme ihrer Glaubenssätze mit dem Schwert, und die Zusammenkunft ging als Mörderversammlung in die Annalen ein. Weit wirksamer als die geistlichen Waffen waren eben irdische Knüppel. Zahllose Mönche bildeten förmlich Freikorps, von fanatischen Bischöfen angetrieben, um theologische Streitigkeiten zu bereinigen. Der römische Feldherr Vitalianus musste 314 in Konstantinopel einrücken, um die Stadt vor den wütenden Mönchen zu schützen. Der römische Präfekt Orestes wollte der Verfolgung Einhalt gebieten, allein er verlor darüber beinahe sein Leben, indem er von einem wütenden Mönch mit einem Stein am Kopfe schwer verwundet wurde. Die römische Regierung schwieg, da sie die Schuldigen nicht zu strafen wagte. So groß war die Macht der Kirche bereits. Von dem Zeitpunkt an, als der christliche Glaube zur Staatsreligion erhoben wurde, ging es auch in den Führungsetagen der Kirche um Macht. Das Hauptstreben der Bischöfe war darauf gerichtet, die Einmischung der weltlichen Macht in die Kirchenangelegenheiten zu beseitigen, ja, womöglich sich über den Kaiser zu stellen. Der römische Bischof stand wie jeder andere Staatsbeamte unter dem römischen Kaiser, und dieser und sein Statthalter waren seine Richter. Auch als das weströmische Imperium nicht mehr existierte, blieb der Kaiser in Konstantinopel Herrscher über die Kirche. Die Reichssynoden wurden von den Kaisern berufen, und diese präsidierten hier durch einen Kommissarius. Die Beschlüsse der Synoden wurden nicht vom Bischof in Rom, sondern von den Kaisern bestätigt. Und selbst wenn eine solche Kirchenversammlung gegen den Willen des römischen Bischofs gehalten wurde, so verlor sie dadurch nichts von ihrer allgemeinen Gültigkeit. Bei strittigen Bischofswahlen entschied immer der Kaiser, und kein Bischof durfte sein Amt ohne die kaiserliche Bestätigung antreten. Noch gegen Ende des 6. Jahrhunderts nennt Gregor der Erste den Kaiser in Konstantinopel, Mauritius, seinen frommen Herrn, dem die Gewalt über alle Menschen vom Himmel herab erteilt worden sei, und sich selbst nennt er einen unwürdigen Diener. Wer bin ich, der ich zu meinem Herrn rede, als Staub und Wurm? Wie weit die Macht eines byzantinischen Kaisers noch im 7. Jahrhundert über der des römischen Bischofs steht, demonstriert Kaiser Konstanz am Beispiel des Bischofs Martin. Martinus wagte es, den Befehlen des Kaisers entgegenzuhandeln. Ja, er ließ sich in hochverräterische Pläne ein. Dies bewog den Kaiser, den römischen Bischof durch seinen Statthalter in Rom gefangen nehmen und nach der Insel Naxos bringen zu lassen, wo Martinus ein ganzes Jahr lang im Gefängnis saß. Von hier brachte man ihn nach Konstantinopel, sperrte ihn 39 Tage lang ein und stellte ihn dann vor ein Gericht, welchem der Großschatzmeister präsidierte. Der römische Bischof hatte die Gicht in den Beinen und erschien sitzend in einem Sessel. Der Richter befahl ihm jedoch, das Verhör stehend abzuwarten, und da er dies nicht konnte, so wurde er von zwei Männern aufrecht gehalten. Die Schuld war offenbar, und so ward ihm denn bald vom Großschatzmeister das Urteil gesprochen. Du hast gegen den Kaiser verräterisch gehandelt. Du hast Gott verlassen, und Gott hat dich wieder verlassen und in unsere Hände gegeben. Darauf übergab er den Bischof von Rom dem Gouverneur von Konstantinopel mit der Weisung, ihn ohne Bedenken in Stücke zerhauen zu lassen, wenn er wolle. Dem hochverräterischen römischen Papst wurde nun ein Halseisen umgelegt und an Ketten wurde er durch die Stadt geschleppt. Vor ihm her ging der Scharfrichter mit entblößtem Schwert, zum Zeichen, dass der Verbrecher zum Tode verurteilt war. Darauf wurde Martin ins Gefängnis gebracht, mit Ketten auf eine Bank geschlossen und unter freien Himmel gestellt, wie es mit allen Verbrechern den Tag vor ihrer Hinrichtung geschah. Martin fand mitleidige Seelen. Die Gefängniswärter legten ihn ins Bett und der Kämmerling des Kaisers ließ ihm zu essen bringen. Ja, der sterbende Patriarch Paulus von Konstantinopel, ein frommer Mann, den Martin feierlich als Ketzer verflucht hatte, bat auf seinem Sterbebette den Kaiser um seines Feindes Leben. Es wurde ihm bewilligt. Martin wurde aus dem Lande gewiesen. Durch das ganze Mittelalter wird sich das Bestreben der römischen Kirche ziehen, die Vormachtstellung der weltlichen Herrscher zu beseitigen. An die Stelle des weltlichen Staates sollte ihrer Meinung nach der Gottesstaat auf Erden treten. Die Vorstellung vom Gottesstaat geht zurück auf die Schrift des heiligen Augustinus De Civitate Dei. Auch wenn die römische Kirche seit Kaiser Konstantin staatlichen Schutz genoss, so war sie doch nicht immer unumstritten. Als in der Zeit der Völkerwanderung im Jahr 410 die Westgoten das bereits angeschlagene Imperium überrannten und Rom plünderten, war es das erste Mal seit über 1000 Jahren, dass ein feindlicher Fuß die Stadt siegreich betrat. Eine ungeheure Erregung bemächtigte sich der Bevölkerung. Das war der Beweis für die Sinnlosigkeit, ja, Sündhaftigkeit des Christentums. Die alten Götter hatten Rom ein Jahrtausend lang geschützt, der neue Gott konnte es nicht. Den Christen wurde vorgeworfen, ihr Abfall von den alten Göttern hätte das Unglück heraufbeschworen. Das Volk forderte daher die Rückkehr zum alten Glauben. Augustinus, als Wortführer der Christenheit, holte zum Gegenschlag aus. Seine größte Schrift, De Civitate Dei, der Gottesstaat, ist eine gewaltige Schilderung des Kampfes zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Satans. In der ersten Hälfte der 22 Bücher führt er den Nachweis, dass nicht die Christen, sondern im Gegenteil die Dekadenz der Heiden für den Niedergang der römischen Kultur verantwortlich wären. In der zweiten Hälfte entwickelt er seine Vorstellung vom Gottesstaat, der katholischen Kirche, im Gegensatz zum Teufelsstaat. Gemeint ist damit das weltliche Staatsgebilde. Für Augustinus ist der irdische Staat die Gemeinschaft des Bösen. Er wird im Endgericht verdammt und vernichtet werden. Der Gottesstaat ist die Gemeinschaft der Guten, der Heiligen, der Christen. Die Kirche selbst ist der Leib Christi mit Christus als Haupt. Was lag näher als ein weltumspannender irdischer Gottesstaat unter der Führung des Stellvertreters Christi auf Erden? Eine alleumfassende Glaubensgemeinschaft. Das musste die Lösung sein. Die Erlösung vom Bösen, vom Teufelsstaat. Den Weg bereiten für den Christusstaat, darauf kam es an. Denn der Erlöser selbst hatte ja angekündigt, er werde dereinst als Weltenherrscher wiederkommen. Um vom Teufelsstaat zum Gottesstaat zu gelangen, bedurfte es natürlich einiger Richtlinien. Vor allem musste völlig klar sein, was der richtige Glaube war. Es durfte da keine Ungereimtheiten oder Unklarheiten geben. 2 Jahre vor seinem Tod verfasst Augustinus ein Handbuch der Häresien, in dem er nicht weniger als 88 verschiedene Irrlehren beschreibt. Schlimmer jedoch als die Juden sind die Heretiker. Jämmerlicher noch und wahnsinniger handeln sie im Unterschied nicht nur zu den Juden, die gegenwärtig Christus verleugnen, sondern sogar zu jenen Juden, die ihn damals töteten. Sie bekämpfen die Kirche, die der Leib Christi ist, und leugnen ihn, der das Haupt dieser Kirche ist. Häresie bedeutete ursprünglich selbsterwählte Lebens- oder Lehrart. Im kirchlichen Sprachgebrauch wurde daraus eine sittliche Verfehlung, der Ungehorsam gegen die göttliche Offenbarung. Im hohen Mittelalter wird sie sogar als Staatsverbrechen verurteilt und bestraft werden. Und man wird einen neuen Namen hinzufügen, benannt nach der Glaubensgemeinschaft, die der Kirche als Häresie erschien. Man wird sie ausrotten, die Katharer, die Ketzer. Augustinus' Schrift De Häresibus ist das erste Handbuch der Ketzerei. Der erste Ketzer wurde jedoch schon vorher hingerichtet, gegen Ende des 4. Jahrhunderts in Trier. Aus Verfolgten waren Verfolger geworden. Das ganze Mittelalter wird erhellt von den Feuern der Inquisition. Jede selbsterwählte Lebensart wird von der Kirche verfolgt und ausgemerzt werden, denn der neue Gottesstaat verträgt keine Andersdenkenden. Die letzte Hexe wird 1825 in St. Gallen in der Schweiz verbrannt werden, rund 300 Jahre nachdem das Mittelalter eigentlich zu Ende sein sollte. Schon nach wenigen Jahrhunderten gab es weit mehr Opfer der Kirche als Märtyrer, die ihr Leben für sie geopfert hatten. Und die Vorstellung vom düsteren Mittelalter, vielleicht kommt sie daher, dass kaum ein Licht des Geistes die Feuer der Inquisition überstrahlen konnte. Zu Beginn des Mittelalters sehen wir auf der europäischen Bühne 3 Hauptakteure. In Konstantinopel herrscht der Kaiser des Byzantinischen Reiches. Byzanz hat die unruhigen Zeiten von Hunnensturm und Völkerwanderung unbeschadet überstanden. Doch sich mit den kriegerischen Germanen anzulegen, die sich auf weströmischem Boden breit gemacht hatten, danach steht dem Kaiser nicht der Sinn. An des byzantinischen Kaisers Nabelschnur hängt die römische Kirche. Sie hat den Zusammenbruch Westroms überlebt, kann sich aber dem Machtanspruch des Kaisers in Konstantinopel nicht entziehen. Der hatte durch ein eigenes Gesetz bestimmt, die Kirche zu Konstantinopel sei das Haupt aller christlichen Kirchen. Dagegen forderten die römischen Bischöfe die Vorherrschaft. Stephanus, der 253 Bischof von Rom wurde, war der Erste, der behauptete, er sei mehr als die anderen Bischöfe, denn er sei der Nachfolger des heiligen Apostels Petrus. Ja, er ging sogar so weit, dass er den asiatischen Bischöfen die Kirchengemeinschaft aufkündigte, weil sie seinen Vorschriften nicht gehorchen wollten. Diese waren höchst erstaunt über die Dreistigkeit ihres Herrn Bruders in Christo. Und der Bischof Firmelian von Kappadokien äußerte sich in einem den Bischöfen zugeschickten Zirkular wie folgt. Mit Recht muss ich mich in diesem Punkt über eine so offenbare als unverkennbare Torheit des Stephanus ärgern, welcher sich seines Bischofssitzes rühmt und sich für einen Nachfolger des Apostels Petrus ausgibt. Dritter Hauptakteur ist das Frankenreich der Merowinger, das sich weiter festigen und vergrößern kann. Die Merowinger brauchen die Kirche, um in den besetzten Gebieten herrschen zu können. Die Stärke der Kirche wiederum ist ihre Macht über das Volk. Vorherrschend unter den Offenbarungsphilosophen war die Ansicht, dass die Materie, das Körperliche, die Quelle alles Bösen sei. Das Heil des menschlichen Geistes bestehe darin, dass es sich von den Fesseln der Materie losmache und zu dem höchsten Gott zurückkehre. Der Weg zu Gott führt über die Kirche. Der Mensch soll ein rein geistiges Leben führen und alle vom Körper ausgehenden sinnlichen Regungen wie einen Feind bekämpfen, denn sie sind böse, sie sind sündig. Erlösen kann nur die Kirche. Daher gewann schon unter den Christen der ersten Jahrhunderte der Gedanke Raum, dass es verdienstlich und zur Erlangung der Seligkeit förderlich sei, sich Entbehrungen und körperliche Qualen freiwillig aufzuerlegen. Der Gedanke lag nahe, sich diese durch selbst erteilte Schläge zu verursachen, und wir finden daher schon frühzeitig unter den Christen Selbstgeißler, besonders unter den Mönchen. In den Statuten vieler Klöster heißt es darüber: Wenn die Mönche die Geißelung an sich selbst ausüben, so sollen sie sich an Jesum, ihren liebenswürdigsten Herrn, erinnern, wie er an die Säule gebunden und gegeißelt ward. Und sie sollen sich bemühen, wenigstens einige geringe von den unaussprechlichen Schmerzen und Leiden selbst zu erfahren, welche er erdulden musste. Durch Selbstgeißelung konnte man sein Gewissen beruhigen, wenn man eine Sünde begangen hatte. Und als durch die Priester der Glaube aufkam, dass man durch diese oder jene von ihnen auferlegte Buße sich entsündigen könne, so lag der Gedanke nahe, dass dies durch selbstgegebene Schläge geschehen könne. Ein weiterer Grund dafür war auch der, dass man dadurch die Anfechtungen des Fleisches besiegen wollte. Diese Schwärmerei nahm besonders im 4. Jahrhundert überhand. Glaubenswahrheit war, was Bischof Zeno von Verona um 360 so ausdrückte: Der größte Ruhm der christlichen Tugend ist es, die Natur mit Füßen zu treten. Diese düstere Ansicht verbreitete sich über die ganze christliche Welt. Die frommen Christen hielten sich nicht für wert, dass die Sonne sie bescheine. Jeder Genuss erschiene ihnen ein Schritt zur Hölle und jede Qual ein Schritt zum Himmel. Die Wüsten Syriens und Ägyptens bevölkerten sich mit frommen Christen, welche Jesum nachfolgen wollten, und weil dieser gelitten hatte, es für verdienstlich hielten, sich noch weit größere Qualen freiwillig aufzuerlegen. Diese Schwärmerei wurde zur Epidemie. Manche dieser Heiligen behängten sich mit schweren eisernen Ketten und Gewichten. Der heilige Eusebius trug beständig 260 Pfund Eisen an seinem Körper. Einer dieser Büßer namens Talileus klemmte sich in den Reifen eines Wagenrades und brachte in dieser Stellung 10 Jahre zu, worauf er sich zur Belohnung für seine Ausdauer in einen engen Käfig zurückzog. Einige taten das Gelübde, jahrelang kein Wort zu reden oder keinen Menschen anzusehen. Da es das höchste Ziel aller dieser für ihre Seligkeit sich quälenden Menschen war, die Natur mit Füßen zu treten und jede vom Fleische stammende Regung zu unterdrücken, so wurde natürlich auch der Geschlechtstrieb als höchst unchristlich verdammt und bekämpft. Dieser mächtigste der Triebe war aber schwer zu besiegen. Sankt Hieronymus, um 330 geboren, erzählt, dass bei diesem Kampf mit der Natur Jünglinge und Mädchen sich Gehirnentzündungen und oft Wahnsinn zugezogen haben. Doch je mehr die Büßer ihren Leib kasteiten, desto üppiger wurden die Bilder der Fantasie, die ihnen der Teufel vorführte. Und je mächtiger so der Satan seine Herrschaft über das Körperliche demonstrierte, desto größer mussten die Anstrengungen werden, ihm zu widerstehen. Die Auseinandersetzung musste eskalieren. Einige bestrichen, um sich den Kampf zu erleichtern, ihre rebellischen Glieder mit Schierlingssaft, und andere machten der Sache völlig ein Ende, indem sie die Wurzel des Übels ausrotteten, schlicht und einfach abschnitten. Damit hörte freilich alles auf, auch die Versuchung. Und wenn ein Verdienst im Überwinden liegt, auch das Verdienst. Der sonst so vernünftige Kirchenvater Origenes tat dies ebenfalls. Leontius, ein Priester zu Antiochien, Jakobus, ein syrischer Mönch, und noch viele andere unter den Priestern und Laien folgten diesem Beispiel, sodass ein Gesetz gegen die Kapaunierwut erlassen werden musste. Mit Mystizismus vereinigte asketische Schwärmerei steckt an. Sie verbreitete sich wie die Pest in der Christenheit. Die so das Heil suchenden Menschen fingen an, überall in den Wüsten und auch in den Städten große Gemeinschaften zu bilden, die Klöster. Sankt Pachomius, der eigentliche Stifter derselben, hatte in dem seinigen 1400 Mönche und führte noch über 7000 andere die Aufsicht. Im 4. Jahrhundert gab es in Ägypten wenigstens 100.000 Mönche und Nonnen, denn dass die Frauen von dieser Epidemie nicht verschont blieben, kann man sich leicht denken. Die Stadt Oxyrhynchus hatte mehr Klöster als Wohnhäuser und in ihnen beteten und arbeiteten nicht weniger als 30.000 Mönche und Nonnen. Die Heiden mochten spotten, so viel sie wollten. Dieses unheilige Feuer war nicht mehr zu löschen. Es gelang ihnen nicht, denn die geachtetsten Kirchenlehrer priesen das Mönchs- und Einsiedlerleben über alles und nannten es den geraden Weg in das Paradies. Die heiligsten Bande der Natur wurden zerrissen. Jünglinge verließen ihre Bräute, wie der heilige Alexius, der in der Brautnacht in die Wüste rannte. Das waren die Früchte der Lehren solcher Männer wie Sankt Hieronymus, der sagte: Und wenn sich deine jungen Geschwister an deinen Hals werfen, deine Mutter mit Tränen und zerstreuten Haaren und zerrissenen Kleidern den Busen zeigt, der dich ernährt hat, dein Vater sich auf die Türschwelle legt, stoße sie mit Füßen von dir und eile mit trockenen Augen zur Fahne des Kreuzes. Die im Orient entstandene Hysterie fand auch in Europa lebhaftesten Anklang. Und Heilige und Klöster schossen überall wie Pilze aus dem Boden. Besonders wirkte dafür Sankt Ambrosius, Bischof von Mailand, dem wir den ambrosianischen Lobgesang, das Te Deum Laudamus, verdanken, und Sankt Hieronymus, sowohl durch eigenes Beispiel als durch Schriften. Hieronymus hatte selbst längere Zeit in der syrischen Wüste gelebt und schrieb ein Werk betitelt »Lob des einsamen Lebens«, welches für ein Meisterstück der Beredsamkeit gilt. Der heilige Martin war der erste, der Klöster in Frankreich anlegte. Er war 316 in Pannonien geboren und hatte das Kriegshandwerk ergriffen. Als er einst einem Armen die Hälfte seines Mantels gab, bildete er sich ein, Jesu Stimme zu hören, welche ihm zurief, »Was du andern getan hast, hast du mir getan.« Dies bewog ihn, sein Regiment zu verlassen und unter die Heiligen zu gehen. Sein Ruf verbreitete sich bald. Er wurde Erzbischof von Tours und ein sehr stolzer Heiliger. Als er vor Kaiser Valentinian erschien, wollte dieser sich nicht von seinem Throne erheben, um Sankt Martin zu begrüßen. Diesen verdross solcher Hochmut. Er betete und, so erzählt die Geschichte, feurige Flammen schlugen aus dem Thronsessel empor, sodass seine kaiserliche Majestät schnell in die Höhe fahren musste, wollte sie nicht ihren Allerhöchsten, Allerdurchlauchtigsten, Allerwertesten verbrennen. Da nun nicht jeder ein Heiliger werden konnte, die Christenheit wäre sonst ausgestorben, musste eine Möglichkeit gefunden werden, dennoch Eingang in die Glückseligkeit zu finden. Diesen Weg fand der römische Bischof Gregor der Große gegen Ende des 6. Jahrhunderts. Fegefeuer hieß der Ort, wo seiner Erklärung nach die menschlichen Seelen geläutert wurden, damit sie rein in den Himmel kamen. Denn Feuer war das Reinigungsmittel. Wer so halb zwischen Himmel und Hölle garte, der konnte darauf rechnen, dass er gehörig lange darin braten musste, wenn nicht die Priester ihn durch Fürsprache und Beten gegen harte Währung in den Himmel beförderten. Das Reglement im Fegefeuer war nur ihnen bekannt, und daher konnten sie allein beurteilen, wie viele Messen dazugehörten. Aber diese Messen waren keineswegs kostenlos. Im 7. Jahrhundert veränderte sich die Situation. Mohammed erschien auf der Weltbühne und begründete eine neue Religion, den Islam. Das Christentum erhielt zwar einen Schock, aber für das Ansehen Roms und seiner Bischöfe sollte sich diese Konkurrenz als höchst vorteilhaft erweisen. Mohammed bedeutet der Gepriesene. Im Jahre 570 wurde er in Mekka geboren. Mit 40 Jahren erreichten seine religiösen Visionen ihren Höhepunkt und wurden nach seinem Tode im Koran niedergeschrieben. Seine Landsleute begegneten ihm anfänglich mit Spott und Gewalt, so dass er sich 622 entschloss, mit seinen Getreuen nach Medina auszuwandern, wo er für seine Lehren einen günstigeren Boden vorfand. Von da aus unternahm er Kriegszüge gegen die Mekkaner und die jüdischen Stämme, konnte 629 die erste Wallfahrt nach Mekka antreten, eroberte dieses 630, womit der Siegeszug seiner Lehre in Arabien begann. Es ist nur ein einziger Gott, welcher die ganze Welt beherrscht. Er will von den Menschen treu verehrt sein durch Tugend. Tugend besteht in Ergebung in den göttlichen Willen, andächtigem Gebete, Wohltätigkeit gegen die Armen und Fremden, Redlichkeit, Keuschheit, Nüchternheit, Reinlichkeit, tapferer Verteidigung der Sache Gottes bis in den Tod. Wer diese Pflichten erfüllt, ist ein Gläubiger und empfängt den Lohn des ewigen Lebens. Diese Religion musste in der damaligen Zeit großen Anklang finden, denn sie war einfach und verständlich, während die der Christen immer unklarer, mystischer und damit unverständlicher geworden war. Außerdem war es der Bevölkerung häufig lieber, von den Muslimen beherrscht zu werden, als vom Kaiser in Konstantinopel und seiner Kirche. Glaubensgemeinschaften wie die der Kopten wurden von der Kirche argwöhnisch als Heretiker betrachtet und liefen Gefahr, verfolgt zu werden. Die Muslime dagegen forderten in der Regel nur eine Abgabe, die häufig geringer war als die Steuern, die sonst dem Kaiser zu entrichten waren. Dafür genoss man ihren Schutz. Ein Übertritt zum Islam wurde von den neuen Herrschern zwar gewünscht, aber nicht mit Waffen und Drangsal erzwungen. Außerdem standen die Muslime in dem Ruf, ihre Verträge einzuhalten. Besonders bei den Völkern des Orients verbreitete sich daher die Lehre Mohammeds mit großer Schnelligkeit. Muslime übernahmen die Kontrolle in Südpalästina und eroberten 635 Damaskus. Bald musste in ganz Asien und Nordafrika die christliche Kirche dem Islam weichen. Dadurch verschwanden die Patriarchen von Antiochien, Jerusalem und Alexandrien. Sie waren immer die großen Gegenspieler der Bischöfe von Rom gewesen. Der römischen Kirche stand jetzt nichts mehr im Weg, nach dem Vorbild der römischen Cäsaren zentral von Rom aus zu herrschen, zumal der Kaiser in Konstantinopel zur gleichen Zeit in seiner eigenen Hauptstadt von den Kriegern Mohammeds, den Sarazenen, belagert wurde und deshalb nicht einschreiten konnte. Als im Jahre 640 die Anhänger Mohammeds Jerusalem einnahmen, wurde Rom zur heiligen Stadt der Christenheit. Rom. Hier hatte Petrus gewirkt. Ein Besuch an seinem Grab oder die Berührung seiner Reliquien garantierten die Erlösung von allem Bösen. Sein Grab wurde überall in Europa zum Mittelpunkt der Verehrung. Die Pilger legten Geschenke nieder und schworen Eide auf Petri Grab. Schon im 3. und 4. Jahrhundert hatten viele Pilger die heiligen Stätten in Rom besucht, doch nach dem Fall Jerusalems erreichten die Pilgerzüge ungeahnte Ausmaße. Aus allen Teilen der damaligen Welt strömten sie herbei. Alle Schichten der Bevölkerung waren vertreten. Bischöfe, die ihre Angelegenheiten am päpstlichen Hof mit Gebeten an den Gräbern der Apostel verbinden wollten, Priester und Mönche, die vor allem Reliquien mit nach Hause nehmen wollten, Knochensplitter der Heiligen oder auch nur Leinenstreifen, die über die heiligen Gräber gelegt wurden. Doch die meisten Pilger waren einfache Leute. Eine Wallfahrt nach Rom an die Gräber der Märtyrer sollte das Heil ihrer Seele sicherstellen. Je weiter der Weg und je beschwerlicher die Reise war, desto größer war ihr Verdienst. Und mussten sie zu Fuß über die Alpen, dann war das erkämpfte Seelenheil umso größer. Die meisten kamen nur einmal in ihrem Leben. Reiche Gläubige, die auf Dauer gekommen waren, wurden zu einer ständigen Einkunftsquelle für Rom. Sie ließen sich in der Nähe der Peterskirche nieder, um ihre Tage mit Beten, Fasten und Almosen geben zu verbringen, damit sie umso leichter in den Himmel aufgenommen würden. Die Fremden, die sich in Rom niederließen, wurden allmählich romanisiert. Diejenigen, die in die Heimat zurückkehrten, genossen zu Hause großes Ansehen, hatten sie doch Rom gesehen, die heilige Stadt. Sie wurden zu den wichtigsten Trägern römischen Einflusses in Westeuropa. Bischöfe und Kleriker brachten außer Reliquien auch die Gepflogenheiten der römischen Liturgie mit zurück in die Heimat. Die Regelung und Versorgung des anwachsenden Pilgerstroms wurde zur vordringlichen Aufgabe der Kirche. Häuser und Herbergen mussten für die Pilger errichtet werden. Rom boomte sozusagen. Und ihr Einfluss auf die damalige Christenheit wuchs und wuchs. Rom war dabei, den Kampf gegen Konstantinopel um die Vorherrschaft im christlichen Glauben für sich zu entscheiden. Zumindest was den Einfluss in Westeuropa betraf. Rom, das Papsttum und der heilige Petrus verschmolzen miteinander. Während die Wellen der Pilgerströme Rom überfluteten, erfasste die Woge des Islam die iberische Halbinsel. Im Jahre 711 drangen die Araber über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien ein und zerschlugen das christliche Reich der Westgoten. In Rom schrillten die Alarmglocken. Der Islam hatte zwar lästige Gegner der eigenen Kirchenpolitik beseitigt und Rom zum Zentrum der Christenheit erhoben, doch jetzt wurde er zur akuten Bedrohung für die römische Kirche in ganz Europa. Das fränkische Königreich war das einzige festgefügte Staatsgebilde, das jetzt noch Widerstand leisten konnte. Fiel es, so boten die nächsten 1000 oder 2000 Kilometer kein ernsthaftes Hindernis. Die Heere des Islam hätten bis zu den Grenzen Polens durchstoßen und mit Hilfe ihrer beträchtlichen Seemacht auch über England die mohammedanische Herrschaft errichten können. Die letzte Bastion der Christenheit in Westeuropa war jetzt das Frankenreich der Merowinger. Doch die Glaubensstärke der Franken stand nicht besonders hoch im Ansehen. Sie waren weit eher Heiden als Christen. Papst Gregor II. Erkannte die Gefahr, die der Kirche drohte, und schickte Missionare, um die Franken gegen den Islam innerlich zu stärken, den Aberglauben zu vertreiben und der christlichen Religion zum Sieg zu verhelfen. Winfried hieß der Mönch der Benediktiner, der in die germanischen Wälder des Frankenreiches geschickt wurde. Die Benediktiner lebten nach den Regeln des heiligen Benedikt und galten als treffliche Vertreter des Christentums. Benediktinerklöster waren Zufluchtsorte für Wissenschaft und Künste in jener Zeit und berühmt in ganz Europa für ihre ausgezeichneten Schulen. In seiner Heimat in England genoss Winfried als Prediger sehr großes Ansehen und hatte die schönsten Aussichten auf eine glanzvolle kirchliche Karriere. Aber er hatte keinen Sinn für diese Art von Erfolg. Eine andere Leidenschaft hatte sich seiner bemächtigt. Er wollte den germanischen Heiden das Licht des wahren Glaubens bringen. Mönche und Priester gab es bereits im Frankenland. Schon Ende des 6. Jahrhunderts waren die ersten Sendboten aus Irland zu den Franken gekommen, Columban und seine Schüler. Sie hatten auch bei den Bayern und Franken gewirkt. Doch das Christentum, das sie verbreitet hatten, ging mehr in die Richtung einer Nationalkirche und war weitgehend unabhängig von Rom. Und es stand im Verruf, dem Heidentum ähnlicher zu sein als dem Christentum. Diese Priester sollen sogar heidnisches Opferfleisch verzehrt haben. Winfried wusste, dass es Mönche gab, die sich gleich mit 5 Beischläferinnen im Bett vergnügten. Wie sollten diese Männer in der Lage sein, den Heiden das Evangelium zu predigen oder dem Islam mit seiner Vielweiberei Einhalt zu gebieten? Der Bischof von Rom, der sich auch Papst Gregor II. Nannte, hatte dem Engländer befohlen, die Kirche im Frankenreich und in den angrenzenden Gebieten gründlich zu reformieren. Ziel sollte sein, die Völker nicht nur dem christlichen Gott zugänglich zu machen, sondern sie auch fest an die Kirche in Rom und dessen Papst zu binden. Winfried war nach Rom gereist, um sich für seine apostolische Mission die nötigen Instruktionen zu holen. Und natürlich Verstärkung, denn das war kein Ein-Mann-Unternehmen. Alles alte germanische Brauchtum musste durch die christliche Missionierung umgewertet werden. Aus heidnischen Feiern wurden nach der Anweisung des Papstes christliche Feste gemacht. So muss jedes Fest zu Ehren ihrer Götter in ein anderes umgeformt werden. In Feste der heiligen Märtyrer, Feste mit religiösen Zeremonien. Winfried war mit dem Papst einig in der Überzeugung, dass der straffe, rechtgläubige Aufbau der neuen Kirchenprovinzen nötig sei, um den islamischen Versuchungen wirksam zu begegnen. Diskutiere mit den Heiden und frage sie, warum besitzen Christen Länder mit Überfluss, aber Heiden nur dürftige Regionen, hatte ihm ein Freund geraten. Aber Winfried diskutierte nicht. Was sich zerstören ließ, wurde rücksichtslos und gründlich vernichtet. Heiligtümer und Wohnstätten wurden in Schutt und Asche gelegt. Die Externsteine, eine Kultstätte im Teutoburger Wald, widerstand. Sie war zu gewaltig. Um sie dennoch zu christianisieren, musste eine Kreuzszene eingemeißelt werden. Winfried ließ die Eichen fällen, die den Heiden heilig waren, und aus ihrem Holz Kirchen errichten. Das war in der Tat ein starkes Stück. Und es spricht für die Franken, dass sie Winfried und seine Gefährten nicht gleich erschlagen haben. Aber wie muss die Wut in ihnen hochgekocht sein? Wie müssen sie die Rache Donas erwartet haben? Doch die blieb aus. Hatte der alte Gott seine Kraft verloren? War die Zeit reif für den neuen Gott der Christen? Manch einer schlug sich vorsichtshalber auf die Seite des christlichen Gottes und ließ sich taufen. Winfried meldete die ersten Erfolge seiner Mission nach Rom. Er benötigte dringend weitere Unterstützung. In zahlreichen Schreiben an die Klöster in seiner Heimat versuchte er, mehr Mönche und Nonnen für seine Arbeit zu begeistern. Und er hatte Erfolg. Papst Gregor II. War sehr angetan von den Erfolgen des englischen Mönchs. Er wollte ihn sehen, also reiste Winfried erneut nach Rom, wurde dort zum Bischof ernannt und bekam seinen neuen Namen, Bonifatius. Das ist der, der die gute Botschaft bringt. Aus England kam personelle Verstärkung. Unter den zahlreichen Helfern, die jetzt eintrafen, waren auch seine Neffen Willibald und Wunibald und seine Nichte Walburga, allesamt verlässliche Verwandte, denen er Schlüsselpositionen anvertrauen konnte. Sie alle waren im rechten Glauben aufgewachsen, waren bereits im Alter von 5, 6 oder 7 Jahren in Klöster gekommen, die sich durch ihre asketische Disziplin einen Namen gemacht hatten und waren dort von Nonnen und Mönchen erzogen worden. Das Leben von Heiligen war ihnen praktisch vorgezeichnet. Jetzt reisten sie in die alten Römersiedlungen an der Donau und gründeten neue Diözesen, Regensburg, Salzburg, Passau und Freising. In seinem engeren Missionsgebiet und südlich davon schuf Bonifatius die Bistümer Eichstätt, Würzburg, Bürerburg und Erfurt. Oft wurden die Trümmer zerstörter Siedlungen und Kastelle aus der Römerzeit zu Bausteinen christlicher Gotteshäuser, wie das Kloster von Salzburg, das sich aus den alten Gebäuden und Festungsanlagen der römischen Stadt Juvavum erhob. Als Bonifatius sah, dass alles wohlgeordnet war, brach er zu seiner letzten Mission auf, von der er nicht zurückkehren sollte. Er wollte den Friesen die frohe Botschaft bringen. Doch die haben ihn einfach erschlagen. Walburga und ihr Onkel Bonifatius sind die Schlüsselfiguren der christlichen Frühzeit des Frankenreichs und Persönlichkeiten der sakralen Politik und Gesellschaft des abendländischen Mittelalters. Eine Ballung der Verehrungsorte findet man im nördlichen West- und Mitteleuropa. In Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und im Norden Frankreichs häufen sich die Patroninnen und Reliquienstätten der heiligen Walburga. Hier galt sie als Schutzheilige gegen die Normannengefahr des 9. und 10. Jahrhunderts. Bonifatius wurde seinem eigenen Wunsch entsprechend im Dom zu Fulda begraben. Es gibt einen lauschigen Ort in der großen Wildnis, mitten unter den Völkern, denen wir Gottes Wort predigen. Dorthin haben wir eine Schar von Mönchen gesetzt, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben und ein Kloster erbauen. Männer strenger Abstinenz, die sich des Weins, des Mets und Fleisches enthalten und keine Knechte haben, sondern mit der Frucht ihrer Hände Arbeit sich begnügen. Dieses Land habe ich mit Hilfe frommer und gottesfürchtiger Männer des Fürsten der Franken ehrbar erworben und dem Heiland geweiht. Hier nun möchte ich, mit eurer gütigen Erlaubnis, meinen altersmüden Leib ein wenig ausruhen und nach meinem Tode hier begraben sein. Die innere Stärke des Glaubens, das war das eine Bollwerk gegen den Islam. Doch damit allein war die militärische Stärke der Araber nicht zu brechen. In den kaum 80 Jahren seit dem Tod Mohammeds hatte sich der neue Glaube ausgebreitet wie Feuer vor dem Sturm. Und noch ehe ein Jahrhundert vergangen war, hatte er seine Herrschaft nach Syrien, Persien, Ägypten, die afrikanische Küste entlang, das Niltal hinauf und tief hinein nach Nordindien getragen. Das Christentum hatte mittlerweile nahezu die Hälfte seines Wirkungsbereichs rund um das Mittelmeer an die neue Religion verloren. Die Westgoten waren von den Arabern besiegt und der Islam hatte sich über ganz Spanien ausgebreitet. Im Eiltempo war alles bis zu den Pyrenäen unterworfen worden und jetzt rückten die Sarazenen vor in Richtung Frankenreich. Narbonne fiel 720. Herzog Oldo von Aquitanien konnte 721 noch Toulouse erfolgreich verteidigen. Sein Herzogtum hatte über einige Jahrhunderte hinweg seine Sonderstellung zwischen dem Frankenreich der Merowinger und dem Westgotenreich halten können. Oldo unternahm einen verzweifelten Versuch. Er verheiratete seine Tochter mit dem Araberführer Othman. Es schien zu gelingen, denn eine Zeit lang schliefen die Überfälle der Muselmanen ein. Doch dann wehte wieder ein schärferer Wind aus Damaskus und Othman wurde abgesetzt. Jetzt ging es schlimmer los als je zuvor. Und Oldo sah sich bei Arl dem Heer der Sarazenen gegenüber, das unter ihrem neuen Führer Abderrahman heranrückte. Es sollen etwa 400.000 Mann gewesen sein. Ein schier unfassbarer Gegner. Jetzt musste sich Herzog Oldo entscheiden. Entweder verlor er sein Herzogtum an die Araber, oder er musste sich den Franken anschließen. In jedem Fall stand er auf verlorenem Posten. Er flüchtete zu den Franken, die er bisher bekämpft hatte. Im Frankenreich hatte die Dynastie der Merowinger schon seit geraumer Zeit ihre Macht eingebüßt. Die Herrscher waren zu Schattenkönigen herabgesunken. Wer jetzt im Reich das Sagen hatte, das waren die Hausmeier, Verwalter in höchster Position. Und der jetzige Hausmeier war ein ganz besonderer Kerl. Karl der Hammer, Karl Martell. Von seiner Geburt erzählt man sich folgende Geschichte. Sein Vater, Pippin der Zweite, war auch schon Hausmeier. Er hatte zwei, wie es scheint, rechtmäßige Frauen zur gleichen Zeit, die reich begüterte Plektrudis und die schöne Alfaida. Als die schöne Alfaida einem Knaben das Leben schenkte, wurde dem Vater die Geburt gemeldet mit den Worten: »Es ist ein Kerl«, das heißt in der deutschen volkstümlichen Sprache »ein Knabe mit starken Gliedern«. Pippin der Zweite, neben seiner anderen Gemahlin sitzend, bemerkte dazu: »Kerl, das ist ein hübscher Name«. So wurde der Sohn der schönen Alfaida also Kerl oder Karl genannt. Und mit ihm erhielt ein künftiges Herrschergeschlecht den Namen Kerlinger oder Karolinger. Karl Martell hatte es verstanden, gegen den rivalisierenden Adel und die immer wieder aufflackernde Opposition das Reich unter seine Herrschaft zu bringen. Ein neues fränkisches Heer hatte er geschaffen, aus seinen Vasallen gebildet. Um das zu finanzieren, wurden weite Ländereien aus dem Riesenbesitz der Kirche eingezogen und als Lehen zu lebenslänglichem Besitz an seine getreuen Gefolgsleute vergeben. Der Besitz der Kirche umfasste in jener Zeit bereits ein Drittel des gesamten Frankenreiches. Die Ritterschaft musste ihm dafür mitsamt ihren eigenen Vasallen Kriegsdienst leisten. 732 also traf Karl der Hammer bei Tours und Poitiers mit seinen Franken auf die Araber. Jetzt zeigte sich der Weitblick der Reform, denn ohne die Vermehrung seiner Reiterscharen wäre er dem Arabersturm nicht gewachsen gewesen. Karl rückte mit seinem ganzen Heerbann, auch mit dem Aufgebot der rechtsrheinischen Germanen, zum Schutz des fränkischen Nationalheiligtums St. Martin bei Tours heran. So weit waren die Feinde schon vorgedrungen. Südlich der Bienne, beiderseits der Straße von Tours, kam es zum Kampf. Über die schwer gerüsteten fränkischen Scharen prasselte ein Hagel von Pfeilen nieder. Die Franken hatten eine schlagkräftige, aber ziemlich unbewegliche Kavallerie und schienen den Arabern unterlegen zu sein. Ihre Pferde waren einfach nicht so schnell, Kaltblüter, massig und stark, besser geeignet als Zugtiere, aber nicht für die Kavallerie. Gegen die schnellen Rassepferde der Araber waren sie fast chancenlos. Trotzdem gelang es Karl Martell, dem Gegner standzuhalten. Als die Franken am nächsten Tag die Entscheidung erwarteten, die der erste Tag noch nicht gebracht hatte, fanden sie den Feind geflüchtet, das Lager und unermessliche Beute ihr eigen. Abderrahman aber lag auf dem Schlachtfelde. Es war das erste unerbittliche Halt für den Islam in Europa. Die erste schwere Niederlage auf offenem Felde. Wahrscheinlich war es ein Sieg, der ihm seinen Beinamen eintrug. Der Hammer, der Schmiedehammer. Aber die Kraft der Sarazenen war damit noch nicht völlig gebrochen. Doch die kontinuierliche Gegenwehr der Franken in den folgenden Jahren konnte dem gegnerischen Vormarsch bis 738 endgültig ein Ende setzen. Völlig zurückgedrängt und von der iberischen Halbinsel vertrieben, wurden die Araber allerdings erst über 700 Jahre später. Es war nicht nur ein Sieg der Franken gegen die Araber. Es war auch ein Sieg der Christenheit, ein Sieg der römischen Kirche. Die Gefahr des Islam schien gebannt. Der Papst in Rom hatte das Volk der Franken fest im Griff, dank der ausgezeichneten Missionsarbeit des Bonifatius. Karl Martell hatte das durchaus unterstützt, obwohl er andererseits einen großen Teil der Kirchengüter eingezogen hatte. Und der Kaiser in Konstantinopel, als offizielles Oberhaupt der christlichen Kirche, war unter dem Druck der Araber völlig machtlos gegenüber der neuen Entwicklung. Was dem Papst jetzt noch fehlte, um den Gottesstaat auf Erden unter seiner Oberhoheit zu errichten, das war die Macht über die weltlichen Herrscher, deren mächtigster im Moment Karl Martell war. Denn Karl war im Frankenreich, nicht zuletzt durch seinen Sieg über die Araber, so stark geworden, dass er darauf verzichten konnte, nach dem Tod des Königs einen neuen aus dem Geschlecht der Merowinger zu ernennen. Stattdessen regierte er selbst mit allen königlichen Machtbefugnissen. Dennoch hielt er die Fiktion der Merowinger-Herrschaft dadurch aufrecht, dass er in den zeitgenössischen Annalen und seinen Urkunden die Jahre nach dem Tode unseres Königs berechnen ließ. Papst Gregor III. Ließ ihn also wissen, dass er bereit sei, ihn zum König der Franken zu erheben, sofern er ihm gegen die Norditalien beherrschenden und Rom immer deutlicher bedrohenden Langobarden zu Hilfe käme. Als Symbol ließ er Karl Martell den St. Petersschlüssel überreichen. Aber trotz unablässiger, mit allen Mitteln betriebener Bemühungen lehnte Karl Martell immer wieder ab. Er war nicht bereit, um den Preis der Königswürde aus den Händen des Papstes sich und sein Reich der Kirche zu unterstellen. Der zweite Grund für Karls Ablehnung des päpstlichen Angebots waren die Langobarden. Mit ihnen wollte sich Karl Martell nicht anlegen. Er brauchte ihre Hilfe gegen die immer noch nicht völlig gebannte Gefahr der arabischen Invasion. Vorläufig musste sich Papst Gregor III. Also noch selbst mit den Langobarden auseinandersetzen. Die Langobarden hatten die Schwäche des Kaisers in Konstantinopel benutzt und sich in Italien hemmungslos ausgedehnt. Sie griffen byzantinisches Gebiet in Italien an und machten auch nicht Halt vor päpstlichen Territorien, obwohl sie eigentlich selbst katholisch waren. Sie waren dabei so erfolgreich, dass der Papst bald Blut und Wasser schwitzte. Es gab noch einen weiteren, sehr triftigen Grund für Karl Martell, die Königswürde abzulehnen. Einer seiner Vorgänger im Hausmeieramt hatte vor rund 80 Jahren versucht, die Merowinger abzusetzen und König der Franken zu werden. Sein Staatsstreich war missglückt und er hatte den Versuch mit dem Leben bezahlen müssen. Es hatte daraufhin einige Zeit gekostet, die angeschlagene Macht der Hausmeier wiederherzustellen. Hausmeier? Das war nämlich ein ganz besonderes Amt. Ursprünglich bot es wohl wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Wahrscheinlich kümmerte sich der Hausmeier um die Belange der königlichen Ehefrau am Hof der Merowinger. Dennoch gewann das Amt über die Zeit hinweg an Einfluss und war bald ein begehrtes Sprungbrett zur Macht für einflussreiche Adelsfamilien. Und während die fränkischen Könige immer mehr zu einer Schattenregierung herabsanken, wurden die Hausmeier immer mächtiger. Schließlich verloren die Könige ihre Bewegungsfreiheit und das Recht, ihre Beamten selbst zu ernennen. Sogar die eigentliche Regierungstätigkeit mussten sie aufgeben, um sie einem vom Adel vorgeschlagenen Vertrauensmann, dem Hausmeier, zu überlassen. Die ganze Königsmacht hielt am Ende der Hausmeier in seinen Händen. Und das Amt war mittlerweile erblich geworden. Das wollte Karl Martell nicht aufs Spiel setzen. Gewinnen konnte er nicht viel mehr, als er bereits hatte, aber alles verlieren, wenn der Adel nicht mitspielte. Als Karl Martell 741 starb, hinterließ er seinen beiden Söhnen Karlmann und Pippin dem Dritten die Hausmeierwürde. Nicht mehr nur als ein Amt, sondern schon als absolute Herrschaft. Karlmann und Pippin der Dritte regierten scheinbar einträchtig miteinander das Riesenreich. Karlmann im Osten, Pippin im Westen. Karlmann hatte sich den Missionar der Deutschen, Bonifatius, als Berater verpflichtet. Daher genoss er beim Papst einen gewissen Vorzug. So wandten sich die päpstlichen Gesandtschaften, die immer wieder Hilfe gegen die Langobarden forderten, an Karlmann. Doch beide Brüder dachten nicht daran, der Aufforderung des Papstes Folge zu leisten, denn Aquitanien war wieder aufsässig geworden und die Alemannen wollten sich auch nicht fügen. Die Führung der Feldzüge hatte offenbar Karlmann inne, doch Pippin der Dritte wurde mehr und mehr zur stärkeren politischen Persönlichkeit. Doch schien die Machtfülle, die die beiden Brüder einst von ihrem Vater Karl Martell übernommen hatten, wieder etwas abzubröckeln. Eine starke Adelsopposition machte sich allmählich breit, die wieder einen König aus der alten Dynastie wollten. Schließlich sahen sich die Brüder 743 gezwungen, wieder einen aus dem gelockten Geschlecht der Merowinger zum König zu erheben. Sie suchten sich daher den unfähigsten unter den lebenden Merowingern aus, Childerich den Dritten. Er sollte der letzte der Merowinger-Könige werden. Auch in der Frage der Kirchengüter traten sie den Rückzug an, was wahrscheinlich dem Einfluss des Bonifatius zuzuschreiben ist. 4 Jahre später kam es zu einem seltsamen Geschehen. Im Jahre 747, auf dem Hoftag zu Düren, erklärte Karlmann seinen Rücktritt vom Hausmeieramt. Er wollte sich zurückziehen ins Kloster Monte Cassino in Italien. Der Entschluss Karlmanns kam völlig überraschend. Und die Ursachen sind bis heute unklar. Hatte er einfach das Interesse an den politischen Ränkespielen verloren? Aus Gewissensbissen, meinen viele Historiker, weil er das Heer der besiegten Alemannen an der Mündung der Nems in der Neckar im Jahre 746 habe umstellen und niedermetzeln lassen. Waren die Franken, besonders der harte Karlmann, auf einmal so zartfühlend? Oder war es die Eingebung seines geistlichen Beraters Bonifatius, den Papst Gregor III. Nach dem Sieg über die Sarazenen zum Erzbischof ernannt hatte? Denn wenn sich der Papst als Schutzherrn der Christenheit einen fränkischen König wünschte, dann konnte schließlich nur einer der beiden zum Herrscher erhoben werden. Dann war es wohl besser, der andere ging ins Kloster. Karlmann verschwand in Monte Cassino. Seine Frau und die Söhne wurden von jeder Teilnahme an der Macht ausgeschlossen. Sie flüchteten nach Italien, zu den Langobarden. Pippin der Dritte war jetzt Alleinherrscher des Frankenreiches, aber er war noch nicht König. 3 Jahre lang erhielt er Bittgesuche vom neu erwählten Papst Zacharias um Hilfe gegen die Langobarden, die das Oberhaupt der Kirche neuerdings regelrecht tyrannisierten. Dann endlich beantworteten die fränkischen Stände die Bitten des Papstes mit der Frage, ob nicht ein feiger und untüchtiger König des Thrones beraubt und ein würdigerer an seine Stelle gesetzt werden dürfe. Die Ansicht des Papstes konnte nicht überraschen. Und Zacharias, einer der schlauesten unter den Päpsten, gab Kraft göttlicher Erleuchtung zur Antwort: Es ist besser, den König zu nennen, der die königliche Macht hat. Pippin der Dritte hatte grünes Licht. Im Jahr darauf schickte er den letzten Merowinger-König Childerich samt seinen Kindern ins Kloster. Die Klöster jener Zeit hatten offensichtlich auch die Aufgabe, unliebsame Gegner der Herrschenden zu beherbergen und unter Aufsicht zu halten. Für seine Krone wünscht Pippin der Dritte den feierlichen Akt der Salbung nach biblischem Ritus durch den Erzbischof von Mainz, Bonifatius. Es ist dies die erste Salbung bei den Franken. Um auch den übrig gebliebenen Heiden im Reich deutlich zu machen, wer jetzt der unumschränkte Herrscher war, ließ er sich auch noch durch die traditionelle germanische Schilderhebung intronisieren. Das Amt des Hausmeiers schaffte der neue König wohlweislich ab. Kein Zweifel aber, dass die Kirche eines Tages für so viel geleistete Hilfe Vergütung und Gegenleistung verlangen wird. Zunächst in ihrem Streit mit den Langobarden, dann aber in Form stärkeren Einflusses und der Anerkennung der kirchlichen Vormacht. Papst Zacharias erlebte aber die Früchte seiner Politik nicht mehr. Papst Stephan II. War oberster Bischof von Rom geworden. Gleich bei seinem Amtsantritt war er mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Langobarden wollten die Oberherrschaft über Rom. Der verzweifelte Papst packte seine 7 Sachen und zog ins Frankenreich. Nach seiner Alpenüberquerung im Frühjahr 754 wurde er mit allen Ehren empfangen. Pippin schickte ihm seinen Sohn Karl 30 Meilen weit entgegen und ritt selbst 1 Meile, ihn zu begrüßen. Er litt nicht, dass der Bischof vom Pferde stieg, sondern begleitete ihn selbst zu Fuß, gleich einem Stallknechte. So erzählen die päpstlichen Geschichtsschreiber und machen damit deutlich, dass Pippin den Papst als oberste Instanz anerkannte. Als Gegenleistung wurde Pippin von Papst Stephan selbst zum König gesalbt und ebenso seine Söhne Karl und Karlmann, was die Erblichkeit der Königswürde garantierte. Der Papst ernannte Pippin zum Schutzherrn der Römer. Er verlieh ihm den Titel Patricius Romanum. Pippin besaß nun ein neues, ein christliches Heil. Königtum und Papsttum waren von diesem Tage an fest miteinander verbunden. Es war eine weltpolitische Machtverlagerung von grundlegender Bedeutung, die sich da vollzog. Die Krönung Pippins zum König der Franken von Gottes Gnaden bedeutete gleichzeitig die Loslösung der römischen Kirche aus der Abhängigkeit vom oströmischen Kaiser in Konstantinopel, der ja laut Gesetz der oberste Herr der Christenheit war und bis zu diesem Zeitpunkt der einzige Herrscher von Gottes Gnaden. Feierlich entband das Kirchenoberhaupt Pippin des Eides, den er seinem König geleistet hatte, und tat die Franken, wenn sie Pippin und seine Nachfolger nicht als Könige anerkennen würden, in den Bann. Damit war Pippins Macht und Königswürde gefestigt und die Vorherrschaft der Karolinger in Mitteleuropa für die nächsten 150 Jahre festgeschrieben. Der Bann, das war eine ernste Sache. Der Bann oder die Exkommunikation kommt schon weit früher in der christlichen Kirche vor, aber dann war er immer nur gegen einen Einzelnen gerichtet, und dieser hatte daran schwer zu tragen, wenn er sich auch persönlich gar nichts daraus machte. Das Volk betrachtete ihn als dem Teufel verfallen und floh seine Gemeinschaft, als ob er ein Pestkranker sei. Die Überbleibsel seiner Tafel, und wenn es die einer Kaiserlichen waren, rührte selbst der Ärmste nicht an, sie wurden verbrannt. Mit der Exkommunikation wurde der Gebannte auch zugleich für bürgerlich tot erklärt. Er konnte keine Rechtssache vor Gericht führen, nicht Zeuge sein und kein Gut zu lehen oder in Pacht geben. Vor die Tür eines Gebannten stellte man eine Totenbahre, und seine Leiche durfte nicht in geweihter Erde begraben werden. Daraus erklärt sich, dass selbst Könige vor dem Banne zitterten. In jener finsteren Zeit konnte ein Land kein größeres Unglück treffen als das Interdikt, der Bann gegen ein ganzes Volk. Trauer und Verzweiflung waren über dasselbe ausgebreitet, als wüte die Pest. Der Landmann ließ seine Arbeit liegen, denn er glaubte, dass der verfluchte Boden nur Unkraut statt Früchte trüge. Der Kaufmann wagte es nicht, Schiffe auf die See zu schicken, weil er befürchtete, Blitze könnten sie zertrümmern. Der Soldat wurde ein Feigling, denn er meinte, Gott sei gegen ihn. Keine Wallfahrt, keine Taufe, keine Trauung, kein Gottesdienst, kein Begräbnis mehr. Alle Kirchen waren geschlossen, Altäre und Kanzeln entkleidet, die Bilder und Kreuze lagen auf der Erde, keine Glocke tönte mehr, kein Sakrament wurde ausgeteilt. Die Toten wurden ohne Sang und Klang verscharrt wie Vieh in ungeweihter Erde. Ehen wurden nur eingesegnet auf den Gräbern, nicht vor dem Altare. Alles sollte verkünden, dass der Fluch des Heiligen Vaters auf dem Lande laste. Kurz, der ganze Klerus mit allem, was daran und darum hängt, war suspendiert. Das also hatten die Franken zu erwarten, wenn sie Pippin keine Gefolgschaft leisten sollten. So wird es jedenfalls von den Geschichtsschreibern dargestellt, die natürlich alle Männer der Kirche waren. Pippins Gegengeschenk an den römischen Papst war das Exarchat, ein breiter Landstrich zwischen Mittelmeer und Adria, von Rom bis Ravenna, die heutige Romagna und Ancona. Das Land gehörte dem byzantinischen Kaiser in Konstantinopel und war von den Langobarden besetzt. Für Pippin schien es ein guter Handel, brauchte er doch von seinem eigenen Land nichts abzutreten. Und etwas zu verschenken, das einem nicht gehörte, das war schon immer die billigste Lösung. Außerdem hatte Pippin in Italien keinerlei Ambitionen. Für den Bischof von Rom war es ebenfalls ein gutes Geschäft. Endlich war das Riesenreich der Franken und ihr König Pippin von ihm abhängig. Pippin war König von des Papstes Gnaden. Und das Land, das die Kirche erhielt, das sollte der Kirchenstaat werden, auch wenn jetzt noch kein Zugriff darauf möglich war. Aber dafür würde er, Papst Stephan, schon noch sorgen. Bevor der Papst nach Italien zurückreiste, erschien in letzter Stunde ein Todgeglaubter, um seine warnende Stimme zu erheben. Karlmann, Pippins Bruder, war aus dem Kloster geflohen und wendete sich gegen den bevorstehenden Krieg gegen die Langobarden. Im Handumdrehen aber wurde er durch kirchliches und königliches Einschreiten zum desertierten Mönch erklärt, der nach kirchlichem Recht nicht gehört werden durfte, sondern rasche Bestrafung durch noch strengere Internierung finden musste. Damit er in sicheren Gewahrsam kam, wurde er in ein fränkisches Kloster gebracht, nach Bienne, wo der rüstige Krieger auffällig rasch noch im gleichen Jahr starb. Auch die Großen des Reiches waren keineswegs für diesen Handel. Bonifatius und der Papst dürften größte Mühe gehabt haben, die Sache unter Dach und Fach zu bekommen. Doch Pippin gedachte sich anders aus der Affäre zu ziehen. Natürlich hatte er dem Papst auch militärische Hilfe gegen die Langobarden versprochen, um ihm die Gebiete der pippinischen Schenkung zu sichern. Diese Schenkung war der Beginn der weltlichen Herrschaft des Papstes, ebenso eine entscheidende Weichenstellung für die Struktur des europäischen Mittelalters. Es bedeutete eine Umorientierung des Papstes, was sich schon zu Zeiten Karl Martells angedeutet hatte. Der Bischof Roms wandte sich vom byzantinischen Osten ab und suchte Schutz und Beistand im germanischen Westen. Was sollte Pippin tun? Die Langobarden waren Freunde der Franken und Pippin hatte kein Interesse an Italien. Und ob dort der Papst oder die Langobarden herrschten, das war ihm egal. Also schob er die Sache auf die lange Bank. Als Papst Stephan nach Rom zurückgekehrt war und die Franken zu lange zögerten, ihn von den Langobarden zu befreien, schrieb er einen Brief nach dem anderen an Pippin. Und als derselbe immer noch nicht kam, schickte Stephan einen Brief des Apostels Petrus an Pippin, seinen Sohn und die fränkische Nation, in welchem der Apostel auf die Langobarden schimpfte, dringend um Hilfe bat und dem Frankenkönig mitteilte, dass, wenn er nicht bellen wolle, er vom Reich Gottes ausgeschlossen sei. Es sich mit dem Fels, auf dem die Kirche erbaut war, zu verderben, war eine ernste Sache. Andererseits, mit den befreundeten Langobarden hatte man so manchen Gegner bezwungen, auch die Sarazenen. Wie konnte man sie dazu bewegen, das Exarchat zu räumen? Oder konnte man Bischof Stephan irgendwie wieder beruhigen? Pippin wollte es sich nicht mit der Kirche verderben. Schließlich hatte ihn der Papst zum König von Gottes Gnaden erhoben. Der Kaiser in Konstantinopel, der würde sich wahrscheinlich weiter ruhig verhalten, hatte er doch auch gegen die Langobarden nichts unternommen, um seinen Besitz zu behaupten. Pippin entschloss sich endlich, in Italien einzurücken. Der Langobardenkönig, der eben noch Ravenna erobert hatte und schon drohend vor Rom stand, gab beim Angriff der überlegenen Franken schnell auf und wurde in Pavia eingeschlossen. In einem Vertrag mit den Siegern sicherte er zu, die eroberten Plätze auszuliefern. Doch kaum waren die Franken über die Alpen zurückgekehrt, als die Langobarden wieder vor Rom erschienen. Die Stadt vermochte den ersten Anstürmen zu trotzen. Unglaublich schnell waren die Franken wieder zur Stelle. Die Langobarden unterlagen erneut, dieses Mal am Fuße des Mont Cenis. Und wieder flüchtete der Langobardenkönig nach Pavia, wo er im Herbst 756 zum zweiten Mal kapitulierte. Nun musste er die fränkische Oberhoheit anerkennen, einen jährlichen Tribut zusichern und sich dafür verbürgen, die besetzten Gebiete zu räumen. Pippin war zufrieden, erneuerte sein Schenkungsversprechen an den Papst und zog ab. Doch auch diesmal hielten sich die Langobarden nicht an die Bestimmungen des Friedens. Pippin ließ die Dinge im Süden gewähren, obwohl die Langobarden unter ihrem neuen König Desiderius wieder um sich griffen und wieder zu Kräften kamen. Immerhin hatte Pippin der Kirche gegenüber seinen guten Willen gezeigt. Viele Historiker sind der Ansicht, Pippins Feldzüge gegen die Langobarden wären nicht viel mehr als eine bewaffnete Demonstration gewesen, um die traditionelle Freundschaft mit den Langobarden nicht aufs Spiel zu setzen. Die annektierten Gebiete so einfach zu räumen, hätte für den Langobardenkönig eine politische Schlappe bedeutet, die er sich nicht leisten konnte, ohne seine Machtstellung zu gefährden. Und so musste Papst Stephan warten. Als König Pippin III. Im Jahre 768 starb, war die Angelegenheit immer noch nicht bereinigt. Er rief die Großen des Reichs an sein Sterbebett nach Saint-Denis. Sie sollten ihre Zustimmung zur Reichsteilung unter seine beiden Söhne Karlmann und Karl geben. Während Karlmann kein langes Leben beschieden sein sollte, wird Karl, Kaiser Karl der Große, werden. Hier hebt sich an eine köstliche Historie von König Pipinus und von jenem Sohn, den man nennt den großen Kaiser Karl. Perchte, seine Mutter, eine bretonische Prinzessin, ward vom König Pippin umfreit. Er schickte seinen Hofmarschall, sie zu holen. Aber der Treulose gab Befehl, sie im Dunkel des bayerischen Waldes zu töten, um seine eigene Tochter unterzuschieben. Perchte entrann den Mordknechten und flüchtete in eine einsame Mühle. Hier lebte sie mit der Familie des Müllers und verdiente ihr Brot durch kunstvolle Spinnerei. Wie nun der König sich über Jahr und Tag auf der Jagd verirrte, geriet er in die Mühle, wo man ihn und die Seinigen gastlich aufnahm. Unterdem ging sein Sterndeuter hinaus um seine Notdurft und sah auch das Gestirn an. Da sah er an dem Gestirn, dass sein Herr heut auf die Nacht bei seiner ehelichen Hausfrau sollt liegen und sollt von ihm schwanger werden und gewinnen ein recht degen Kind. Er geht hinein und sagt es dem Herrn. Der fragt den Müllner, ob er nicht eine fremde Frau bei sich hätt. Der Müllner leugnet und sprach, er hätt keine. Sprach König Pipinus, so leg deiner Töchter eine zu mir. Der Müllner tat das ohne Widerred. Aber der Sterndeuter sah, dass sie nicht sein ehlich Weib sollt werden. Man legt nun die jüngere Tochter zu. Die war auch nicht die rechte. Da musst nun die Jungfrau herfürgehen. Des erschrak sie gar. Und der König sprach, erschrecket nicht so sehr. Er legt sich zu ihr, und der Sterndeuter ging und kam bald wieder herein und sprach, es leiht Kunigs Kind an Kunigs Arm. Und der edle König Pipinus hat die Nacht mancherlei zu kosen mit Prächten seiner edlen Frauen. Ja, in jener Nacht soll er gezeugt worden sein, der sagenhafte Kaiser Karl der Große. Geschichten über und um ihn gibt es viele. Vater Europas wird er genannt, und die beiden großen europäischen Nationen Frankreich und Deutschland streiten sich darum, war er nun Franzose oder Deutscher, Charlemagne oder Karl der Große. Er war ein Europäer, und sein Reich war Europa. Vor 1200 Jahren hat er das vorweggenommen, was die Politiker heute wieder anstreben, ein vereintes Europa. Er hat das Fundament des christlichen Abendlandes gelegt, auf dem heute wieder aufgebaut wird. In deutschen Landen hat sich um Karl den Großen eine ganz besondere Gattung von kleinen Legenden gebildet, die den großen Kaiser als Beschützer der Verfolgten preisen. Karl ist, wie Uhland schön sagt, der Held und Heilige des deutschen Rechts, der Urquell aller Gesetzgebung und Rechtspflege. Das friesische Rechtsbuch leitet von ihm den Ursprung seiner Gesetze ab. Und im Schwabenspiegel heißt die alte Lex Alamannorum Karls Recht. Er ist der gerecht waltende Herrscher, der nicht gestorben ist, sondern in den Untersberg bei Salzburg versetzt, auf die Stunde der höchsten Not des Reiches wartet, um entscheidend in einer letzten Schlacht auf dem Walserfelde für sein Volk einzugreifen. Schon im Mittelalter wurde Karl zum idealen christlichen Kaiser stilisiert und vor allem im französischen Sprachraum zur Hauptfigur zahlreicher Sagen und Epen. Sein Hof war Zentrum der Kunst und der Wissenschaften. Diese gaben den Anstoß zur karolingischen Renaissance, der Neubelebung der geistigen Kräfte unter Rückbesinnung auf die Antike. Ihren Ausdruck fand sie in der romanischen Kunst und Architektur. Wer war er nun wirklich, jener Karl der Große, dessen Glorie bis in unser Jahrhundert herüberleuchtet? Für die Kirche war er jedenfalls ein Heiliger, 1165 von Papst Paschalis III. Kanonisiert. Für die Sachsen, die er 30 Jahre lang mit Krieg überzog, um ihnen mit dem Schwert das Christentum einzubläuen, für die war er wohl eher dem Teufel verwandt. Die wenigen Geschichtsschreiber seiner Zeit sparten nicht mit Lob und Ehren, allen voran sein Sekretär und Vertrauter Einhard, der nach Karls Tod die Vita Caroli Magni verfasste, das Leben Karls des Großen. Von seiner Geburt und frühen Kindheit, sogar seinen Knabenjahren, ist nichts bekannt. Weder Schriften noch Dokumente sind darüber vorhanden. Auch lebt heute niemand mehr, der davon erzählen könnte. So habe ich mich entschlossen, diese Zeit zu übergehen, schreibt Einhard. Karls erste Lebensspanne ist seltsamerweise in völliges Dunkel gehüllt, obwohl er doch ein Sohn König Pippins des Dritten war. Erst als er im Jahre 768 das Frankenreich von seinem Vater übernimmt, werden die Berichte klarer. Karl regierte nicht allein. Er musste sich die Herrschaft mit seinem Bruder Karlmann teilen, mit dem er sich nicht sonderlich vertrug. Karlmann warf ihm vor, ein unehelicher Spross Pippins zu sein und damit eigentlich nicht erbberechtigt. Karl war anderer Ansicht, schließlich war er der Erstgeborene. Doch nicht genug damit. Es mischte noch jemand mit in der großen Politik zwischen dem Papst in Rom, den Franken und den Langobarden, die Italien beherrschten und der römischen Kirche immer noch die Gebiete des Kirchenstaates vorenthielten. Es ist nicht der Kaiser in Konstantinopel. Nein, der hat andere Sorgen, vor allem Thronstreitigkeiten und daneben der Druck der Sarazenen, jener Krieger Allahs, die immer wieder Konstantinopel belagerten. Es ist die Mutter der beiden Frankenkönige, die kräftig an den Fäden der Politik zieht. Perchte oder Bertrada, die Spinnerin, wie sie auch genannt wurde. Sie schmiedete Ehepläne für ihren Sohn Karl. Er sollte die Tochter des Langobardenkönigs heiraten und damit eine unzerstörbare Koalition der beiden Reiche unter fränkischer Führung schaffen. Der Papst in Rom, Stefan IV., war erbost, als er das erfuhr. Wie konnte er die Franken dann noch veranlassen, gegen die Langobarden loszuschlagen, um ihm die Gebiete seines Kirchenstaats zu sichern? Er sah sich plötzlich ohnmächtig einem fränkisch-langobardischen Block gegenüber. Um die Allianz zu verhindern, schrieb er umgehend an König Karl: Besteht jener Eheplan, so kann er nur vom Teufel eingegeben sein. Das ist keine heilige Ehe, sondern einfach ein sündiges Verhältnis. Seid ihr denn ganz von Sinnen? Wie kann sich das aller Welt voran leuchtende Frankenvolk und euer königliches Edelgeschlecht mit der minderwertigen Langobardenrasse verbinden, diesem treulosen und stinkenden Volk? Es ist ja gar kein richtiges Volk, aber das Geschlecht der Aussätzigen stammt von ihnen. Wie kann ein Mensch von gesundem Verstand begreifen, dass so hochberühmte Könige sich nun dieser Ansteckung aussetzen wollen? Der heilige Petrus, der Apostelfürst, der die Schlüssel des Himmelreichs in Händen hält, befiehlt dir, die Tochter des Langobardenkönigs nicht zu heiraten. Solltest du dennoch tun, was Gott missfällt, und unseren Protest missachten und dich in irgendeinem Punkte diesen Ermahnungen widersetzen, so seist du hiermit gebannt und aus dem Königreich Gottes ausgestoßen. Doch Papst Stephans Einfluss war nicht groß genug, um die Hochzeit zu verhindern, und Karl nicht katholisch genug, um den Kirchenbann des Papstes genügend zu fürchten. Er heiratete also Desiderata, die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius. Sie soll ausnehmend hässlich gewesen sein, was für den Einfluss von Karls Mutter spricht. Das Antwortschreiben an den Papst, in dem man die Eheschließung anzeigte, fiel sehr höflich aus, mit der Versicherung, man werde St. Peter immerdar sein Recht verschaffen. Natürlich nur, soweit es nachweisbar wäre. Papst Stephan schwieg dazu. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Er konnte sich nicht mit der bestehenden Situation abfinden. Die Franken hatten offensichtlich nicht die Absicht, die pippinische Schenkung, für die Pippin einst zum König von Gottes Gnaden gesalbt worden war, auszuführen und dem Papst die zugesicherten Gebiete zu verschaffen. Und dass die Franken den Kirchenbann so einfach ignorierten, das war eine böse Schlappe für das päpstliche Ansehen. Allmählich dämmerte es auch dem Langobardenkönig Desiderius, dass sich die frühere Italienpolitik der Franken geändert hatte. Der verstorbene Pippin hatte nicht die geringsten Interessen, sich in die Streitereien zwischen Papst und Langobarden einzumischen. Er wollte nur König sein und brauchte dazu den Segen der Kirche, da sein Geschlecht nicht königlicher Herkunft war. Seine Ahnen waren alle nur Hausmeier. Nachdem Pippin gesalbt worden war, ließ er im Übrigen die Langobarden so lange gewähren, bis die Stimme des römischen Papstes ihn zum Handeln zwang. Ob Desiderius diese Freiheiten jetzt noch hatte, war fraglich, denn jetzt war seine Tochter Desiderata die Frau des Frankenkönigs und praktisch ein Faustpfand in der Hand der Franken. Von wem die folgende Initiative ausging, ist fraglich. Jedenfalls tat sich Papst Stephan in aller Heimlichkeit mit dem König der stinkenden und aussätzigen Langobarden zusammen gegen das aller Welt voranleuchtende Frankenvolk. Desiderius versprach dem Apostelfürsten halb Italien. Der Papst wollte ihn im Gegenzug zum Protektor der Christenheit ernennen. Ein Putsch im Machtzentrum der Kirche, dem Lateran, wurde inszeniert, und der Papst rief die vor den Toren Roms wartenden Langobarden zu Hilfe gegen die Franken, die zum Schutz des Apostelführers am Heiligen Stuhl stationiert waren und dem Oberhaupt der Kirche angeblich ans Leben wollten. Doch Papst Stephan hatte sich in Desiderius getäuscht. Kaum hatte der Langobardenkönig die Macht über das Kirchenterritorium in seinen Händen, da ließ er dem Kirchenoberhaupt sagen: Dem Papst genüge es, dass ich seine Feinde beiseite geschafft habe, die bis jetzt am Lateran geherrscht haben. Er hat gar nicht nötig, weiterhin Ansprüche geltend zu machen. Denn wenn ich ihm jetzt nicht weiterhelfe und ihn beschütze, dann wird König Karlmann kommen, um den Tod seiner Leute zu rächen und den Pontifex gefangen zu nehmen. Papst Stephan war vom Regen in die Traufe gekommen. Mit den Langobarden war kein Handel möglich. Desiderius wollte alles. Mit dem Frankenkönig Karlmann hatte er es sich durch den Putsch verscherzt, denn Rom gehörte zum Interessenkreis Karlmanns. Blieb nur noch dessen Bruder Karl übrig, der über die andere Hälfte des Frankenreiches herrschte, auch wenn dieser inzwischen die stinkende und aussätzige Langobardin geheiratet hatte und den Kirchenbann einfach ignorierte. Papst Stephan an die Königinmutter Bertrada und an König Karl. Nur mit vieler Schlauheit sind wir dann zu Desiderius entronnen. Ohne die Hilfe dieses, unseres ausgezeichneten Sohnes, wären wir und der ganze Klerus in der Kirche ermordet worden. Solche Teufeleien wurden, sicherlich ohne Karlmanns Wissen, gegen uns angestiftet. Gegendarstellung gab es keine, denn von Karlmanns Leuten am Lateran waren alle getötet oder verjagt worden. Die Reaktion im Frankenreich war ungeheuer. Das ganze fein gesponnene Bündnis mit den Langobarden erwies sich als sinnlos. Jetzt hatte Desiderius ganz Italien in der Hand und die Kirche dazu. Das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Langobarden und dem Papst war empfindlich gestört, Desiderius zu mächtig geworden. Nur mit Mühe konnte Karlmann zurückgehalten werden, den Papst sofort abzusetzen. Er musste sich überzeugen lassen, dass ein solches Unternehmen nicht nur höchst unpopulär sei, sondern vor allem auch ein gefährliches Abenteuer. Denn die fränkische Königswürde ohne den Segen des Papstes könnte ins Wanken geraten. Auch Karls Geduld war zu Ende. Er hatte sich der politischen Führung der Mutter gebeugt, hatte die ungeliebte und hässliche Langobardenprinzessin gegen den Willen des Papstes geheiratet. Und jetzt war alles umsonst. Eine fränkisch-langobardische Verständigung konnte es nicht mehr geben. Mit einem höhnischen Brief schickte er Desiderata zurück zu ihrem Vater ins Langobardenreich und, um den Skandal perfekt zu machen, heiratete er umgehend die kaum 14-jährige Hildegard, in die er sich verliebt hatte. Hildegard gebar kurz darauf einen Knaben, der nach dem Vater Karl genannt wurde. Die Erregung über diese Ungeheuerlichkeit nahm gefährliche Ausmaße an. Desiderius war tödlich beleidigt. Der königliche Bruder Karlmann schimpfte Karl einen eid- und ehebrüchigen Heiden, der überdies zu Unrecht die Krone trage, da er unehelich geboren sei. Ein Bruderkrieg schien unvermeidbar. Karl hatte schlechte Karten, denn auch seine eigenen Mannen waren geteilter Meinung. Da setzte er alles auf eine Karte. Völlig überraschend steht er mit einer Schar seiner Getreuen an den Grenzen des Bruderreiches. Und Karlmann, sichtlich erschrocken, wird von merkwürdigen Todesahnungen geplagt, so dass er dem Kloster Saint-Denis sofort einen riesigen Besitz überschreibt, um sich auf das Jenseits vorzubereiten. Und tatsächlich ist er wenige Tage später tot. Sofort überschreitet Karl die Grenze. Bevor sich eine Opposition bilden kann, lässt er sich von der Reichsversammlung der Adeligen zum König über das Bruderreich wählen. Die Witwe Karlmanns flieht mit ihren Söhnen, ausgerechnet zu Desiderius, dem Langobardenkönig. Dies alles ging mit solcher Geschwindigkeit vor sich, dass an eine Gegenwehr nicht zu denken war. Jetzt herrschte Karl allein über die Franken. Doch es gärte gewaltig im Reich. Der Bruch der Verträge mit den Langobarden, gleichzeitig die schmähliche Behandlung der Desiderata und die skandalöse Hochzeit mit Hildegard und dann noch die undurchsichtigen Begleitumstände beim Tode Karlmanns, das war zu viel. Karls Thron wankte gefährlich. Er musste die wehrhaften Männer seines Reichs beschäftigen, bevor sie auf dumme Gedanken kamen. Er musste ihnen eine Aufgabe geben, die Beute versprach, sonst könnten sie sich gegen ihn wenden. Es gab ein Germanenvolk, das die Franken noch nicht hatten unterwerfen können. Die Sachsen. Die Sachsen waren noch Heiden, denn bisher war es Rom nicht gelungen, sie vom wahren Glauben zu überzeugen. Also rüstete Karl im Frühjahr 772 zum christlichen Feldzug gegen die Sachsen. Er konnte zwar nicht erwarten, das widerspenstige Volk gleich zu besiegen, aber der Krieg brachte Vorteile. Innenpolitisch wurde das Reich dadurch stabilisiert, Karl konnte sich als Herr und König profilieren. Und außenpolitisch befand er sich wieder auf Papstkurs, wenn er den Sachsen das Christentum brachte. Der Segen Roms würde seine Herrschaft wieder festigen und den lästigen Kirchenbann beseitigen. Der Sommerfeldzug war erfolgreich und niemand hatte Gelegenheit, gegen das neue Regime zu rebellieren. Es gelang, die sächsische Grenzfestung, die Eresburg, zu nehmen, 30 Kilometer südlich vom heutigen Paderborn. Die Eresburg in der Hand des Feindes, das hätten die Sachsen vielleicht verschmerzen können, denn man konnte sie zurückerobern. Aber die Franken hatten auch noch Irminsul gefällt. Das war entschieden zu viel. Sie war das Heiligtum der Sachsen. Die Irminsul, die riesige alte Weltesche, sie trug das Himmelsgewölbe und ihr Verlust war einfach unwiederbringlich. Vielleicht war dies der Hauptgrund, warum sich die Sachsen 30 Jahre lang erbittert gegen die Franken wehrten. Um sie gefügig zu machen, nahm Karl Geiseln. Wenn er aber glaubte, sie damit befriedet zu haben, so irrte er gewaltig, denn das Germanenvolk war nur ein loser Stammesverband. Und wenn Karl sich von einem Teil des Volkes Geiseln holte, so war das keine Gewähr dafür, dass nicht ein anderer Teil des Heidenvolkes sich erbittert weiter zur Wehr setzte. Doch einstweilen war der Feldzug für Karl ein großer Erfolg. Und als bei Lippspringe vor den Franken eine Quelle aufsprudelte, der Bullerborn, da war jeder von der Gottgefälligkeit des Krieges überzeugt. Denn das war eindeutig ein Wunder. Und König Karl war die göttliche Berufung. Dass der Bullerborn immer wieder versiegt, um dann erneut aufzusprudeln, woher sollten die Franken das wissen? Inzwischen nahmen die Ereignisse in Italien einen Verlauf, der die Aufmerksamkeit König Karls erforderte. Papst Stephan war gestorben und an seine Stelle der römische Aristokrat Hadrian zum Bischof von Rom gewählt worden. Niemand wusste, welche Haltung er der fränkischen Krone gegenüber einnehmen und wie er sich mit Desiderius stellen würde. Der hatte ihm nämlich zu verstehen gegeben, dass nunmehr er mit seinen Langobarden und nicht mehr der fränkische König den heiligen Petrus beschützen wolle. Hadrian antwortete, er würde denjenigen als Patricius der Römer anerkennen, der ihm die strittigen Gebiete aus den Vereinbarungen mit Pippin dem Dritten übergebe. Karls Thron begann erneut zu wanken, denn die strittigen Gebiete befanden sich im Besitz des Langobardenkönigs. Desiderius könnte sich entschließen, sie herauszugeben, und im Gegenzug könnte Papst Hadrian die Söhne Karlmanns zu fränkischen Königen salben. Die befanden sich ja am Hof des Desiderius. Desiderius würde damit Beschützer der Christenheit. Doch der Langobardenkönig war keinesfalls gewillt, die annektierten Gebiete herauszugeben. Er fühlte sich stark, Herr über Italien. Die römische Kirche müsste sich ihm unterwerfen. Doch der Papst dachte gar nicht daran, klein beizugeben. Er blieb stur, und Desiderius zog mit seiner Streitmacht nach Rom, um mit Gewalt die Söhne Karlmanns von Hadrian salben zu lassen. Sollte sich der Apostelführer weigern, so war er entschlossen, ihn davon zu jagen. Papst Hadrian weigerte sich tatsächlich, und anstatt sich verjagen zu lassen, übermittelte er dem Langobardenkönig das strikte Verbot, St. Petri, die heilige Stadt, zu betreten. Sollte er diesem Himmelsverbot trotzen, so sei er mit seiner ganzen Begleitung für alle Ewigkeit gebannt und verflucht. Da war er wieder, der gefürchtete Kirchenbann. Was bei Karl und den Franken nichts bewirkt hatte, jetzt, bei den Langobarden, hatte der Papst damit Erfolg. Sie blieben vor Scheu und Bestürzung tatsächlich stehen und gaben ihre Sache in dem Augenblick auf, als der Sieg bereits sicher schien. Mit einem Schlag hatte König Desiderius die Macht über seine Krieger verloren. Papst Hadrian wäre töricht gewesen, hätte er nur auf die Wirkung seines Fluchs gebaut. Bei der Glaubensstärke der Langobarden konnte er da keineswegs sicher sein. Er hatte gleichzeitig Boten an den fränkischen Hof gesandt, um Karl mitzuteilen, dass der Heilige Vater auch weiterhin zu den Franken halten wolle und die Aufstellung der Karlmann-Söhne zu Gegenkönigen ablehne, wenn König Karl nun auch seinerseits die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit seinem Vater Pippin dem Dritten erfüllte. Karl versuchte es mit Geld. Er schrieb an Desiderius, da man wisse, dass die langobardischen Freunde hierdurch einen erheblichen materiellen Verlust erleiden müssten, da sie jahrelang, allerdings widerrechtlich, im Genuss der Einkünfte aus den strittigen Gebieten gestanden hätten, habe die fränkische Krone sich entschlossen, ihnen unmittelbar nach Ausfolgung an die Kurie den Betrag von 14.000 Goldsolidi anzuweisen. Desiderius gab sich noch nicht geschlagen und lehnte das Angebot ab. Er hatte die Alpenübergänge stark befestigen lassen. Die Franken sollten nur kommen. Und die Franken kamen. In zwei Abteilungen traten sie an. Desiderius zog in Eilmärschen nach Norden, um die uneinnehmbaren Alpenübergänge zusätzlich zu sichern. Die Franken kamen zu spät. Ihre Sache stand ungünstig. An eine Erstürmung der von den Langobarden besetzten Pässe war nicht zu denken. Desiderius war sich seines Sieges sicher und schon bereit, den scheinbar abziehenden Franken nachzusetzen. Da erhob sich im Langobardenlager Schlachtenlärm, ja Panik. Karl hatte auf Schleichwegen mit einem Teil seiner Truppe den Pass umgangen und war dem Gegner in den Rücken gefallen. Desiderius saß in der Falle. Ob bei den Langobarden tatsächlich Verrat im Spiel war, wie gemunkelt wurde, ist nicht sicher. Jedenfalls war Karls Sieg bald von Sagen umwoben. Es hieß, ein langobardischer Spielmann sei nächtlich ins fränkische Lager geschlichen und habe sich erboten, den Feind über die Berge zu führen. Als Belohnung forderte er, dass alles Land ihm gehören solle, soweit sein Horn vernommen würde. Nach dem Sieg bestieg er einen Berg und blies aus Leibeskräften. Dann lief er in die umliegenden Täler und fragte jeden, den er traf, »Hast du Blasen hören?« Und wenn der Nichtsahnende bejahte, gab er ihm eine Ohrfeige und sagte, »Dann bist du mein.« Noch viele Jahrhunderte später kannte man am Mont-Cenis den Frankensteig und nannte die dortige Bevölkerung die Transcornati, die Zusammengeblasenen. Die Langobarden waren geschlagen. In wilder Flucht erreichte Desiderius seine Hauptstadt Pavia. Die Franken folgten auf dem Fuß und belagerten die Festung. Als endlich im Juli 774 Pavia kapitulierte, wies Karl alle Verhandlungen mit Desiderius zurück. Der Langobardenkönig samt seiner Frau wurde geschoren und in ein fränkisches Kloster gesteckt. Karlmanns Witwe und ihre Kinder erfuhren das gleiche Schicksal, denn auch sie waren in die Hände der Franken geraten. Die Klöster jener Zeit waren die sichersten Gefängnisse. Um die Langobardenfrage ein für alle Mal zu lösen, ließ sich Karl selbst zum Herrscher über die Langobarden erheben. Wenn Papst Hadrian geglaubt hatte, er könne jetzt das lang ersehnte Land für seinen Kirchenstaat in Besitz nehmen, so sah er sich getäuscht. Karl, der König der Franken und Langobarden, wie er jetzt hieß, dachte gar nicht daran. Nach eingehendem Studium der Verträge war er zu dem Schluss gekommen, sein Vater Pippin habe dem Heiligen Stuhl die beanspruchten Gebiete nicht geschenkt, sondern nur versprochen, sie zu schenken. Das war ein bedeutsamer Unterschied. Zu diesem Versprechen stand Karl. Er konnte es so lange wiederholen, bis der Papst zu einem billigen Vergleich bereit wäre. Italien war in seiner Hand. Der Papst war in seiner Hand. Warum sollte er jetzt große Zugeständnisse machen? Karl hatte eine ganz andere Vorstellung, eine Vision. Der Gottesstaat des Augustinus wurde zu seinem Lieblingsbuch. Von seinem Ratgeber in Kirchenfragen, Alcuin, ließ er sich daraus vorlesen. Der Gottesstaat war universell, an kein bestimmtes Land oder Volk gebunden. Der Glaube sollte alle Untertanen seines Reiches miteinander verbinden, ganz gleich welchem Stamm sie angehörten. Karl sah seine Mission vor sich. Er wollte nicht warten, bis alle Menschen gute Christen geworden waren, um sein Reich der Nächstenliebe zu errichten. Er wollte das Reich Gottes Wirklichkeit werden lassen, hier und heute. Gott hatte ihn so hoch erhoben, dass er jetzt Herr über die Christenheit war. Das war göttliche Vorsehung. Er war dazu ausersehen, das Reich Gottes zu schaffen. Und wenn das so war, dann waren die Franken das auserwählte Volk Gottes. Und hatte nicht die Sehnsucht der Christenheit von jeher dem Gottesstaat auf Erden gegolten und nicht seinem schwächlichen Ersatz, dem Kirchenstaat? Dass er mit solchen Gedankengängen auf dem rechten Weg war, hatte ihm der angelsächsische Bischof Cuthwulf bestätigt, als er anlässlich des Siegs über die Langobarden meinte, der König der Franken sei nunmehr der Stellvertreter Gottes auf Erden. »Gedenke stets, mein König, Gottes, deines Herrn, in Furcht und Liebe, weil du an seiner Stelle stehst, und über alle seine Glieder zu wachen und zu regieren und Rechenschaft abzulegen hast am Tage des Gerichts. Der Bischof von Rom steht an zweiter Stelle. Er steht an Christi Stelle. Ja, er würde den Gottesstaat schaffen. Der Kirchenstaat des Papstes war damit völlig überflüssig. Während der Papst vergeblich auf die Übereignung der versprochenen Territorien für seinen Kirchenstaat wartete, wurde Karl zurück ins Reich gerufen. Die Sachsen hatten die Schändung ihres Heiligtums der Irminsul gerächt. Nicht um Beute zu machen, sondern in ungestümem Hass überfluteten sie die fränkischen Grenzgebiete, zerstörten Kirchen und Kreuze und jagten die verängstigten Christen vor sich her. Noch ganz unter dem Eindruck der Berichte wurde folgender Entschluss zum Gesetz erhoben. Das treulose und bundbrüchige Volk der Sachsen soll so lange bekriegt werden, bis es entweder vertilgt ist oder das Christentum angenommen hat. Der Vernichtungskrieg wurde sofort aufgenommen. Innerhalb von 3 Monaten waren alle Vorbereitungen beendet und das größte Heer, das je unter einem fränkischen Kommando gestanden hatte, setzte sich von Düren aus in Bewegung. Im Tross folgte eine Schar Priester. Sie sollten dafür Sorge tragen, dass die Unterworfenen auch wirklich katholisch wurden. Das Heer stieß ins Leere. Die Sachsen waren nicht bereit, sich in offener Schlacht zu stellen. Während sich 2 Sachsenstämme, die Ostfalen und die Engern, freiwillig Karl unterwarfen, überfielen die Westfalen unter ihrem Führer Widukind die Rückendeckung der Franken. Es kam nicht viel heraus bei diesem Feldzug. Die Priester kamen nicht zum Zug, denn die Franken waren froh, mit heiler Haut aus den unheimlichen Gebieten wieder abziehen zu können, zumal es schon recht herbstlich wurde. Doch kaum waren die Franken außer Landes, da sammelte Widukind die Stämme wieder unter seiner Führung. Dabei wurde klar, dass Unterwerfung und eidliche Verpflichtung den Franken gegenüber gar nicht ernst genommen wurde. Kaum war das Frühjahr angebrochen, da eroberten im Handstreich die Sachsen ihre Eresburg zurück. Als Karl bald darauf mit einem großen Heer heranrückte, regte sich kein Widerstand. Widukind war wieder verschwunden. Engern und Ostfalen zeigten sich friedlich und verhandlungsbereit. Und am heiligen Patalbronn, hier entstand später Paderborn, ließen sich ganze Scharen taufen. In Gruppen stiegen sie in das seit Urzeiten heilige Wasser. Doch dass dies die Abkehr von ihren Göttern bedeuten sollte, dass sie jetzt plötzlich Christen waren, das leuchtete ihnen nicht ein. Warum sollte man nicht die Formalität der sogenannten Taufe über sich ergehen lassen, wenn die Franken dafür wieder abzogen? Karl glaubte, das Land endgültig unterworfen zu haben und berief die große Reichsversammlung des Jahres 777 mitten in das eroberte Feindesland nach Patalbronn. Die großartige Heerschau und die pompöse Hofhaltung, 8 Ochsen und hunderte von Schweinen wurden pro Tag benötigt, sollten die Sachsen beeindrucken. Ein großer Staatsakt war geplant. Alle Sachsenführer sollten ihrem neuen Herrn huldigen und sich anschließend in einer umfangreichen Taufzeremonie öffentlich zum Christentum bekennen. Alle Welt sollte sehen, dass die wilden Sachsen nun befriedet waren und, bekehrt zum christlichen Glauben, dem fränkischen König huldigten, dem Stellvertreter Gottes auf Erden. Alles lief nach Plan. Die Sachsenführer erklärten feierlich, dass ein jeder und mit ihm seine Gefolgsleute ihren gesamten Besitz und ihre persönliche Freiheit zum Unterpfand für künftige Treue gäben. Doch ein Sachse fehlte, ausgerechnet der mächtigste unter ihnen, Widukind. Amtlich ließ man erklären, im Bewusstsein seiner vielen Übeltaten sei er vor dem Angesicht des Königs geflüchtet, da er nicht auf dessen Großmut habe rechnen können. Nach außen hin war Karls Erfolg perfekt, eine großartige Demonstration seiner Macht, und die Franken schwelgten in Kreuzzugsstimmung. Der Gottesstaat war greifbar nahe. Gerade als sie sich in diesem Siegesbewusstsein sonnten, erschien eine Gesandtschaft aus Spanien. In Spanien herrschten die Krieger Mohammeds. In einer Revolution hatte ein neuer Machthaber den alten Suleiman abgelöst. Jetzt war Suleiman am Hofe Karls erschienen, um diesen um Hilfe gegen den neuen Herrn zu bitten, denn die christlichen Gemeinden, die unter Suleimans Herrschaft noch freie Religionsausübung genossen, fänden sich jetzt unter schwerster Bedrückung. Im Namen seines rechtmäßigen Herrn, des Kalifen in Bagdad, biete er ihm zum Dank die Herrschaft über die vorwiegend christlich besiedelte Nordmark Spaniens, vom Westmeer bis zum reichen Barcelona. Zweifellos war das der nächste Schritt in Richtung Gottesstaat. Und hätte man erstmal die Nordmark Spaniens in der Hand, so wäre der Rest der iberischen Halbinsel wohl nur noch eine Frage der Zeit. Mit einer Wucht ohnegleichen rüstete Karl nun zum Feldzug gegen die Sarazenen. Der Kreuzzugsgedanke trat damit erstmals offen ins Bewusstsein der Christenheit. In der Fantasie vieler Kirchenmänner fegte Karls Armee bereits über die iberische Halbinsel, setzte über nach Nordafrika, vertilgte den Islam der Küste entlang bis Jerusalem, um siegreich über Konstantinopel wieder zurückzukehren. Es war wohl notwendig, solche Vorstellungen in helles Licht zu rücken, denn die Franken begannen, kriegsmüde zu werden. Welch ungeheure Anforderungen das andauernde Kriegführen an das Volk stellte, zeigt eine Mobilmachungsorder Karls an den Abt von Fulda. Deshalb befehlen wir dir, dass du mit vollzähliger Mannschaft, alle wohlbewaffnet und ausgerüstet, am 17. Juni an den genannten Ort kommst. Das ist 7 Tage vor der Messe St. Johannes des Täufers. So ausgerüstet sollst du mit deiner Mannschaft an den genannten Ort kommen, dass du von dort, wohin auch unser Befehl weist, feldmarschmäßig abrücken kannst. Also mit Waffen und Werkzeugen und allem Kriegsbedarf an Kleidung und Kost. Demnach muss jeder Reiter Schild, Lanze, Schwert und Halbschwert, Bogen und Köcher mit Pfeilen haben, auf den Karren Werkzeuge jeder Art, nämlich Beile und Brecheisen, Bohrer, Äxte, Hacken, eiserne Spaten und was sonst an Geräten im Felde notwendig ist. Lebensmittel von der Versammlung ab für 3 Monate, Waffen und Kleider für 1/2 Jahr. Und das befehlen wir unbedingt. Sorgt ihr für die Befolgung, dass ihr im vollen Frieden nach dem genannten Ort ziert, durch welchen Teil unseres Reiches euer Weg euch auch führen mag. Dass ihr euch also nicht untersteht, außer Heu, Holz und Wasser irgendetwas anzurühren. Und jeder von euch lasse seine Leute zusammen mit ihren Karren und Reitern marschieren und bleibe stets bei ihnen, damit die Abwesenheit des Herrn den Leuten nicht etwa Gelegenheit zu Übergriffen gibt. Und so sammelten sich Tausende von Kämpfern zu Fuß, dazu schwere Panzerreiter, hochgerüstete Krieger mit gewaltiger Kampfkraft. Die Kosten waren enorm, denn ein Reitpferd und die Ausrüstung entsprachen dem Gegenwert von 20 Kühen. Wer dafür aufkommen musste, das waren die reichen Grundherren im Lande. Einfache Bauern schlossen sich zusammen und stellten einen gepanzerten Kämpfer. Wehrsold gab es nicht. Der Lohn war die Beute im Feindesland. Das größte Heer, das je die christliche Welt gesehen, zog in 2 Armeegruppen Richtung Spanien. Suleiman hatte Karl versprochen, die gesamte Bevölkerung werde auf seiner Seite sein und sich gegen die ungeliebte Herrschaft erheben, insbesondere natürlich die Christen. Doch die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Überall wurden die Franken feindselig empfangen und auch die Revolte, die Suleiman im Lande anzetteln wollte, verpuffte ohne Wirkung. Schon das dem Frankenreich nahegelegene Pamplona wehrte sich erbittert. Also gab es statt des erwarteten Dankgottesdienstes ein blutiges Strafgericht zur Ehre Gottes. Die Festung wurde vollständig zerstört. An eine nordspanische Mark mit Pamplona in der Schlüsselstellung war bei dieser Haltung der Bevölkerung wohl nicht mehr zu denken. Der militärische Spaziergang, den man erwartet hatte, entwickelte sich zu einem bösen Abenteuer, auf das man in keiner Weise vorbereitet war. Das wankende Reich der Sarazenen erwies sich als festgefügter, glänzend regierter Staat, und man konnte froh sein, mit heiler Haut davonzukommen. Und nicht mal das schien sicher. So brach Karl den Feldzug ab, denn außer der Eroberung Pamplonas waren keine weiteren Erfolge erzielt worden, und die Temperaturen auf der spanischen Halbinsel setzten überdies den schwer bewaffneten Männern stark zu. Auf dem Rückweg durch die Pyrenäen, man war schon fast an den Grenzen des Frankenreiches, da brach das Unglück herein. Die vaskonischen Christen wollten die Zerstörung ihrer Hauptstadt Pamplona nicht ungerächt lassen. Während das Heer in lang ausgedehnter Marschordnung, wie diese der schmale Pass erzwang, sich vorwärts schob, brachen plötzlich die Vaskonen aus einem auf dem höchsten Berggipfel gelegenen Hinterhalt. Die dichten Wälder, deren es dort noch viele gibt, sind für solche Zwecke sehr geeignet. Sie überfielen den letzten Teil des Trosses und die zur Deckung bestimmten Mannschaften von oben her, warfen sie in die gähnenden Schluchten, erschlugen im Handgemenge, wer sich zur Wehr setzte, und raubten alles Gepäck. Im Dunkel der Nacht stoben sie dann nach allen Seiten auseinander. Der Überfall war mehr als ein schmerzlicher Ausgang des Feldzugs. Unter den Gefallenen befand sich nämlich der Markgraf Rautland, der berühmteste Held im fränkischen Heer. Karl der Große war ihm besonders zugetan und es wurde gemunkelt, der Graf sei des Königs eigener Sohn. Karls Ruf der Unbesiegbarkeit hatte schwer gelitten. Und ob sein Gottesstaat auf Erden wirklich Gott gewollt war, schien plötzlich fragwürdig. Zu allem Überfluss hatten die Sachsen und der Widukind Karls Abwesenheit genutzt und waren über die Hessen und Thüringer hergefallen. Sie hatten alle Missionare erschlagen oder verjagt, und die Mönche von Fulda hatten nur mit größter Not die Gebeine des heiligen Bonifatius retten können. Als Karl jetzt seine rheinfränkische Garde in Bewegung setzte, die Scara Francisca, war es zu spät, denn es herbstelte schon bedenklich und Widukind war wieder über alle Berge. Karl konnte nur noch ein paar Nachzügler stellen. Er musste sich einen ganzen Winter lang gedulden. Dann zog er erneut mit einer Armee gegen die Sachsen und lief wieder ins Leere. Wenn mit dem Schwert den Sachsen nicht beizukommen war, vielleicht konnten es die Streiter Gottes, die Missionare. Die geretteten Gebeine des heiligen Bonifatius wiesen vielleicht den Weg. Noch herrschten in Sachsen die alten Traditionen. Sie mussten mit neuen Glaubensinhalten gefüllt werden. Jeder heidnische Festtag musste einen katholischen Inhalt bekommen. Die Männer des Glaubens zogen los, um dem Vertreter Gottes auf Erden den Weg zu bereiten. Er, der Beherrscher aller Himmel und Zeiten, sandte einen gewaltigen König, den klügsten und tapfersten, dass er nicht etwa aus der Ferne, sondern aus nächster Nähe, wie ein reißender Gießbach sich auf euch stürzen wird, um eure trotzigen Nacken zu beugen. Er wird über euer Land herfallen, wird es mit dem Schwerte, mit Verwüstung, Brand und Versklavung heimsuchen, als Rächer des Gottes, den ihr schmäht. Auf euch passt das Wort der alten Verheißung. Sie wurden wenige und von Kummer und Elend bewegt. Es sollte noch eine Weile dauern, bis die Missionare Recht behielten. Als Gesandte genossen die Missionare Gastrecht bei den Sachsen, und vielleicht wären diese mit der Zeit auch Christen geworden. Doch so lange wollte der Frankenkönig nicht warten. 782 berief er erneut eine Reichsversammlung ein nach Lippspringe auf sächsischem Boden. Beschlossen wurde die fränkische Grafschaftsverfassung. Sie bedeutete das Ende der sächsischen Freiheit, denn die sächsischen Gebiete wurden jetzt unter fränkische Verwaltung gestellt. Den Sachsen wurden fränkische Grafen vor die Nase gesetzt, und auf Ungehorsam gegen die neuen Herren stand nun die Todesstrafe. Mit dem Tode sollte künftig auch bestraft werden, wer eine Kirche schändet, beraubt oder verbrennt. Wieder hielt Karl den Krieg für beendet, wendete sich nach Italien, um seine beiden Söhne Ludwig und Pippin vom Papst zu Königen salben zu lassen. Das nutzte Widukind und versammelte die Sachsen erneut unter seiner Führung. Mit jeder neuen Rebellion schien Widukinds Einfluss zuzunehmen. Zwei Frankenheere wurden in Eile den Sachsen entgegengeworfen. Der königliche Kämmerer Adalgis, Marschall Geilo und Pfalzgraf Worath befehligten das erste Aufgebot. Graf Dietrich setzte mit den ripuarischen Franken nach. Sie wollten die Sachsen in die Zange nehmen. Über den Kampf berichten die Reichsannalen. Nachdem Adalgis, Geilo und Worath die Nacht in ihrem Lager auf dem rechten Weserufer verbracht hatten, besprachen sie sich untereinander und kamen zu der Befürchtung, dass sich der Ruhm des Sieges an den Namen Dietrichs heften würde, wenn dieser an der Schlacht teilnähme. Daher beschlossen sie, ohne ihn mit den Sachsen zu kämpfen. Sie griffen zu den Waffen und zogen mit größter Eile, als wenn sie es nicht mit einem in Schlachtreihe stehenden Feinde zu tun hätten, sondern auf der Verfolgung von Fliehenden und beim Beutemachen wären. So schnell die Rosse sie tragen konnten, auf die Sachsen los, die vor ihrem Lager zur Schlacht geordnet standen. So übel wie der Anmarsch, so übel war auch der Kampf. Kaum hatte die Schlacht begonnen, wurden sie von den Sachsen umzingelt und fast alle getötet. Diejenigen, die entrinnen konnten, flohen nicht in das eigene Lager, sondern in das jenseits des Gebirges gelegene Lager Dietrichs. Der Verlust der Franken war noch viel größer, als er zahlenmäßig zu sein schien, weil die beiden Kommandeure Adalgis und Geilo, 4 Grafen und 20 andere namhafte und edle Männer gefallen waren, abgesehen von all den anderen, die ihnen gefolgt waren und lieber mit ihnen untergehen, als überleben wollten. Jetzt ist die Geduld des Frankenkönigs zu Ende. Er erscheint mit einem mächtigen Heer an der Weser. Sächsische Bauern, Väter und Söhne werden vor das königliche Kriegsgericht geschleppt. Wer leugnet, wird überführt. Wer schweigt, der ist schuldig, schuldig des Treuebruchs am König. 4.500 Sachsen lässt er an einem Tag enthaupten und sieht dabei zu. Die Aller färbt sich rot vom Blut der Opfer. Wer heute den niedersächsischen Ort Verden an der Aller besucht, wird keinen Wegweiser zum Sachsenhain finden. Man muss schon danach fragen. Wege von großen Eichen umsäumt führen durch 4.500 Findlinge, herangebracht von Königsberg und der niederländischen Grenze. Wenn man beim Fremdenverkehrsamt nach der Bedeutung dieser Steinsetzung fragt, drücken die Mitarbeiter einem etwas in die Hand, was vom Landesjugendpfarramt Hannover herausgegeben wurde. Es lohnt sich nicht, das zu lesen. Es sei denn, man sucht die Schuld für einen Massenmord nur bei den Opfern. Nein, die Sachsen wollten nicht katholisch werden und diesem christlichsten aller Herrscher dienen. Ihr Kampfeswille war noch nicht gebrochen. Erneut organisierte sie Widukind in großen Verbänden. Jetzt wagten sie sogar, den Franken offene Feldschlachten zu liefern. In Detmold und an der Hase stürzten sie sich im Sommer 783 auf das fränkische Heer, barbrüstige Frauen an ihrer Spitze, die wild schreiend aus den Wäldern über die überraschten Franken herfielen. Die Franken sollen erst die Oberhand gewonnen haben, als fränkische Frauen aus dem Heerestross sich ebenso barbrüstig in die Schlacht warfen. 3 Tage wogte der Kampf, bei unerträglicher Sommerhitze, dann waren die Sachsen vollständig geschlagen. Doch Karls Zorn über deren Widerspenstigkeit ist noch nicht verraucht. In breiter Front zieht er mit seinem Heer durch das entvölkerte Land, reißt Häuser ein, schüttet die Brunnen zu, vernichtet die Saat, verbrennt die Wälder. Wer nicht fliehen kann, wird niedergemetzelt. Im Sachsenland herrscht Friedhofsstille. Wer noch am Leben ist, fällt unter Karls neues Blutgesetz. Wer in eine Kirche gewaltsam eindringt und in ihr gewaltsam oder dieblich etwas wegnimmt oder die Kirche durch Feuer einäschert, sterbe er des Todes. Wenn jemand die heilige 40-tägige Fastenzeit nicht aus Not, sondern zwecks Herabsetzung des Christentums verschmäht und Fleisch isst, sterbe er des Todes. Wenn jemand einen Bischof, Priester oder Diakon tötet, sterbe er des Todes. Wenn jemand den Körper eines verstorbenen Mannes nach dem Brauch der Heiden durch Feuer verzehren lässt und seine Gebeine zu Asche macht, sterbe er des Todes. Wenn jemand sich ungetauft verbergen will und es verschmäht, zur Taufe zu kommen, sterbe er des Todes. Wenn jemand mit den Heiden eine Verschwörung gegen die Christen oder den König verabredet, sterbe er des Todes. Die heidnischen Priester und Wahrsager sind sofort zur Aburteilung den königlichen Gerichten auszuliefern. Versammlungen unter freiem Himmel sind nicht mehr gestattet. Erstmalig wird jetzt per Gesetz die Kirchensteuer angeordnet. 10% von allem für den Gott der Christenheit. In der Praxis mussten diese Bestimmungen geradezu auf die Vernichtung der sächsischen Bevölkerung hinauslaufen. Für die Sachsen war es nämlich unmöglich, all die Vorschriften, die sie größtenteils gar nicht verstanden, einzuhalten. Dass die Gesetze eingehalten wurden, dafür sorgten die fränkischen Priester, die im Sachsenland praktisch Polizeigewalt hatten. Gegen das strenge Regime regte sich auch Protest aus den eigenen Reihen. Wenn das leichte Joch Christi und die süße Last mit der gleichen Inbrunst dem äußerst hartnäckigen Sachsenvolk gepredigt würde, wie die Leistung des Zehnten und beim kleinsten Verschulden die Ausführung der gesetzlichen Vorschrift gefordert wird, so würden sie die Taufe kaum verabscheuen. Doch eine Freiheit blieb den Sachsen. Hatten sie sich eines der vielen Vergehen zu Schulden kommen lassen, so konnten sie Zuflucht nehmen in den christlichen Kirchen. Es war nämlich gleichzeitig das Recht des Kirchenasyls eingeführt worden. So kam Gottes Barmherzigkeit endlich auch über die Sachsen. Denn der Priester, der über die Gnadenwürdigkeit des Asylsuchenden zu befinden hatte, wurde damit zum Herrn über Leben und Tod. Unter dieser Knute bricht endlich der sächsische Widerstand zusammen. Was Karl jetzt noch fehlt, das ist Widukind. Wenn er ihn nicht fangen und in Gewahrsam bringen kann, könnte die sächsische Rebellion jederzeit wieder aufbrechen. Er jagt ihn kreuz und quer durch das Sachsenland. Ohne Erfolg. Immer wieder entwischt ihm Widukind. Widukinds weiteres Schicksal ist umstritten. Die Geschichtsschreiber zur Zeit Karls des Großen waren ausnahmslos Kirchenmänner, Widukinds Erzfeinde. Nach ihren widersprüchlichen Angaben wurde er gefasst oder stellte sich selbst und ließ sich taufen. König Karl in eigener Person soll sein Taufpate gewesen sein. Bei näherem Hinsehen ist Widukinds Bekehrung zum Christentum und seine Taufe eher Ausdruck christlicher Propaganda jener Zeit, denn begraben wurde Widukind nach alter germanischer Sitte, trotz der Blutgesetze Karls des Großen. Auch wenn die großen Kämpfe vorüber sind und die Sachsen scheinbar bezwungen, so flammen doch immer wieder einzelne Revolten auf. Die Bauern wehren sich vor allem gegen die Abgabe des Zehnten der Kirchensteuer, die von den Priestern mit großem Nachdruck eingetrieben wird. Da greift Karl zum letzten Mittel seiner Sachsenpolitik, um endlich Frieden im Reich zu schaffen. Beginnend 795 werden in einer ersten Massenvertreibung 10.000 Sachsen deportiert. Das Mittel bewährt sich. Und fortlaufend finden weitere Umsiedelungen statt. Die größte im Jahr 804, wo dem Annal des Klosters Lorsch zufolge der gesamte Stamm der Nordsachsen, Albinger und Wigmoti mit Weib und Kind oder dem Beistand Gottes und nach seinem weisen Ratschluss auf verschiedenen Wegen aus Sachsen geführt und auf Gallien und andere Teile des Reiches verteilt wurde. So entstanden überall im Reich die Ortsnamen mit dem Stamme Sachsen. Sogar in Rom entstand ein Sachsenviertel. In die verlassenen Siedlungen rückten überall Franken oder rechtzeitig zum Sieger übergetretene Sachsenfamilien ein, in Holstein auch Slawen, die dem Frankenkönig Waffenhilfe geleistet hatten. So hatte sich das Wort des heiligen Lebuin, der in fränkischem Auftrag die Sachsen missionierte, doch noch bewahrheitet. Er, der Beherrscher aller Himmel und Zeiten, sandte einen gewaltigen König, den klügsten und tapfersten, dass er nicht etwa aus der Ferne, sondern aus nächster Nähe wie ein reißender Gießbach sich auf euch stürzen wird, um eure trotzigen Nacken zu beugen. Er wird über euer Land herfallen, wird es mit dem Schwerte, mit Verwüstung, Brand und Versklavung heimsuchen, als Rächer des Gottes, den ihr schmäht. Auf euch passt das Wort der alten Verheißung. Sie wurden wenige und von Kummer und Elend bewegt. Karl der Große hat sein Ziel erreicht. Der Gottesstaat ist Wirklichkeit geworden, von den Pyrenäen bis an die Nordsee, vom Atlantik bis an die Elbe und im Südosten bis tief hinein ins heutige Ungarn. Der größte Teil Italiens gehörte zu seinem Herrschaftsbereich und eigentlich auch die römische Kirche. Der Papst in Rom war verständlicherweise nicht ganz zufrieden mit seiner Stellung, denn im Gegensatz zum Frankenkönig, der sich als Vertreter Gottes auf Erden fühlte, war er, der Papst, nur der Vertreter Christi. Die Arbeitsteilung zwischen den beiden himmlischen Statthaltern fasste Karl in einem Brief an den Papst zusammen. Unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe der göttlichen Güte überall die Kirche Christi gegen die Angriffe der Heiden und Verwüstungen durch die Ungläubigen nach außen mit Waffen zu verteidigen und als Schutz im Inneren durch Ausbreitung des katholischen Glaubens zu festigen. Eure Aufgabe ist es, mit zu Gott erhobenen Händen gleich Moses uns im Kampf zu unterstützen, auf das durch euer Eintreten, von Gott geführt und gefördert, das christliche Volk über die Feinde seines heiligen Namens überall Sieg gewinne und der Name unseres Herrn Jesus Christus in der ganzen Welt verherrlicht werde. Kürzer gesagt, Karl wollte herrschen und kämpfen im Zeichen der christlichen Religion. Der Papst sollte für den Sieg beten. Auch wenn die römische Kirche im Frankenreich wenig weltliche Macht besaß, so hätte sie doch durchaus zufrieden sein können. Ihre Abhängigkeit vom byzantinischen Kaiserthron war nicht mehr spürbar. Der Machtzuwachs, den sie durch Karls christliche Politik erfahren hatte, war enorm. Und durch das Reichsgesetz der 10%igen Kirchensteuer waren ihre Säckel prall gefüllt. Bisher hatte man die gläubigen Christen zur Zahlung dieser Abgabe überreden müssen. Und wenn auch schon am Ende des 7. Jahrhunderts eine fränkische Synode den Zehnten für eine göttliche Satzung erklärt hatte und jeden mit dem Bann bedrohte, der ihn nicht bezahlen wollte, so hatte man doch keinerlei gesetzliche Handhabe, diesen Obolus einzutreiben. Jetzt war es anders. Jetzt konnte man den Zehnten auf alles Mögliche anwenden, nicht nur auf Feldfrüchte, Schafe, Ziegen, Kälber, Hühner und sonstigen Erwerb, sondern man konnte ihn sogar von Dingen erheben, die sich für Geistliche nicht sonderlich schicken, wie im folgenden Fall. Zu Brescia belehrte ein Pfarrer die Frauen im Beichtstuhl, dass sie ihm auch den Zehnten von ehelichen Umarmungen entrichten müssten. Eine der Frauen, welche sich von der Rechtmäßigkeit der geistlichen Ansprüche hatte überzeugen lassen, wurde von ihrem Manne wegen ihrer langen Abwesenheit zur Rede gestellt. Von ihm gedrängt, beichtete sie das saubere Beichtstuhlgeheimnis. Der beleidigte Ehemann sann auf eine herbe Züchtigung. Er veranstaltete ein großes Gastmahl, zu welchem auch der zehntlustige Pfarrer geladen wurde. Als man in der besten Unterhaltung war, erzählte der Wirt der Gesellschaft die Nichtswürdigkeit des Pfaffen und wandte sich dann plötzlich an diesen, indem er ihm sagte: »Da du nun von meiner Frau den Zehnten von allen Dingen verlangst, so empfange nun auch den hier.« Dabei überreichte er dem Pfaffen ein Glas voll Urin und zwang den halbtoten Pfarrer, dasselbe vor den Augen der johlenden Gesellschaft zu leeren. Seitdem wird er sich wohl besser überlegen, worauf er den Zehnten erheben will. Inwieweit die Anekdote geschichtlichen Tatsachen entspricht, mag dahingestellt sein, doch macht sie deutlich, welch neues Bewusstsein die geistlichen Herren beflügelt haben mag. Am Weihnachtstag des Jahres 795 ist Staatstrauer angesagt. Die Pfarrer lassen beten für einen Toten. Papst Hadrian ist gestorben. Ein Priester aus Rom wird zum neuen Papst gewählt, verblüffend schnell, innerhalb 24 Stunden. Leo III. Papst Leo geriet bald in Konflikt mit einer starken stadtrömischen Adelsfraktion, sei es wegen seiner frankenfreundlichen Haltung, sei es wegen seines zupackenden, ja harten Regierungsstils. Vorgeworfen wurde ihm allerdings etwas ganz anderes: Meineid und Ehebruch. Während der feierlichen Bittprozession am Tage des Apostels Markus, am 25. April 799, fielen seine Feinde über ihn her. Einhard, der Geschichtsschreiber Karls des Großen, berichtet: Die Römer hatten Papst Leo schwer misshandelt, ihm die Augen ausgestochen und die Zunge ausgerissen. Blind und stumm bedeutete im Mittelalter amtsunfähig. Wer nicht sehen und sprechen konnte, konnte auch nicht herrschen. Was wirklich geschah, lässt sich kaum feststellen. Mag sein, dass ihn seine Gegner einfach vom Heiligen Stuhl verjagen wollten. Jedenfalls konnte Leo nach St. Peter fliehen. Von dort brachten ihn fränkische Königsboten nach Spoleto in Sicherheit. Überraschenderweise war Leo unversehrt. Ein Wunder war geschehen. Gott habe ihn von seiner Blendung befreit. Karl der Große schickte Erzbischof Hildebald von Köln nach Italien, um Leo III. Abzuholen und unter starker Bedeckung zu ihm zu geleiten. Doch kurz darauf erschienen auch Abgesandte der aufständischen Römer in Paderborn, welche den Papst des Adulterium et Periurium, des Ehebruchs und Meineids verklagten. Jetzt schaltete sich Alcuin ein, des Königs kirchlicher Berater. Mit Nachdruck erinnerte er an den alten Grundsatz kanonischen Rechts, primam sedem anemine judicari, dass der erste Stuhl von niemandem gerichtet wird. Dabei wusste Alcuin sehr wohl Bescheid über die Vergehen des Papstes. In einem seiner Briefe gesteht er, einen Bericht über die Unkeuschheit und den Ämterkauf durch Papst Leo III. Vernichtet zu haben. Aber der Stellvertreter Christi auf Erden durfte nicht weltlicher Gerichtsbarkeit unterliegen, konnte nicht mit irdischen Maßstäben gemessen werden. Es gab keinen Menschen auf der Welt, der über ihm stehen durfte. Es sei denn, er, König Karl, der Vertreter Gottes auf Erden. Man hörte auf diese Mahnung. Karl entsandte die Erzbischöfe Hildebald von Köln und Arn von Salzburg, um Leo nach Rom zurückzuführen und in sein Amt und seine Rechte wieder einzusetzen. Nach Erfüllung dieses Auftrags hielten Hildebald und Arn Untersuchung, nein, nicht über den Papst, sondern über dessen Ankläger. Da diese ihre Vorwürfe nicht genügend zu beweisen vermochten, wurden sie wegen falscher Anklage gefangen gesetzt und in fränkisches Gebiet geschafft. Damit waren freilich die Verhältnisse nicht bereinigt. Die römische Opposition gegen den Papst war noch nicht besiegt, es brodelte weiter in der Stadt. So entschloss sich Karl im folgenden Jahr 800, selbst nach Rom zu reisen, wo er am 23. November von Leo nach den Regeln imperialen Zeremoniells empfangen wurde. Karl erkannte die Notwendigkeit, die Vorwürfe gegen den Papst definitiv auszuräumen, sah sich aber eingedenk der Mahnungen Alcuins auch an den Grundsatz gebunden, dass über den Nachfolger Petri nicht gerichtet werden kann. Darum berief er eine Synode, welche die Sache nochmals untersuchte, jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, kein Tribunal zu sein, nicht richten zu können noch zu wollen. Es fanden sich keine Beweise gegen Leo. Das heißt, keine Zeugen, die aus eigener Kenntnis die Anklagen hätten stützen können. Der Papst seinerseits leistete am 23. Dezember vor der Synode einen Reinigungseid. In vollem Ornat, das Evangelienbuch in der beringten Hand, bestieg er die Kanzel der Peterskirche und sprach mit fester Stimme: Es ist bekannt, teuerste Brüder, dass böse Menschen wider mich aufgestanden sind, mich haben verstümmeln wollen und schwere Beschuldigungen auf mich gehäuft haben. Zur Untersuchung dieser Angelegenheit ist der gnädigste und erlauchteste König Karl nebst seinen Bischöfen und Fürsten in diese Stadt gekommen. Deshalb bekenne ich, Leo, Papst der Heiligen Römischen Kirche, von niemand verurteilt noch gezwungen, sondern aus meinem freien Willen, mich in eurer Gegenwart vor Gott, der mein Gewissen kennt, und vor dem heiligen Apostelfürsten Petrus, in dessen Kirche wir sind, rein von allen schuldvollen Verbrechen, wie sie mir zur Last gelegt sind. Ich habe sie weder getan noch tun lassen. Dessen ist Gott mein Zeuge, vor dessen Angesicht wir kommen werden und vor dessen Angesicht wir stehen. Dies tue ich aus meinem freien Willen, um jeglichen Verdacht niederzuschlagen. Nicht, als ob es so in den Kirchengesetzen stünde oder als ob ich damit meinen Nachfolgern oder unseren Brüdern und Mitbischöfen einen Präzedenzfall oder eine neue Regel auferlegen wollte. Damit war die Sache beendet. Der Dank des Papstes für Karls Unterstützung sollte nicht lange auf sich warten lassen. Zwei Tage später, während des Weihnachtsgottesdienstes am Grab des Apostels Petrus, die Peterskirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt, selbstverständlich nur mit einer Auswahl der Papsttreuen, tritt Leo III. An Karl heran und setzt ihm die Kaiserkrone aufs Haupt. Die Anwesenden bejubeln Karl den Großen als ihren Augustus und Imperator. Karl ist überrascht, ja sogar ungehalten. Und Einhard schreibt später: Er würde an jenem Tage trotz des hohen Festes die Kirche nicht betreten haben, wenn ihm die Absicht des Papstes vorher bekannt gewesen wäre. Nicht, dass Karl der Große etwas dagegen gehabt hätte, Kaiser zu sein. Nein, das war sicher nicht der Anlass seines Unmuts. Er wollte diesen Titel, der dem Herrn über die gesamte Christenheit zustand. Aber nicht so, als Geschenk aus der Hand des Papstes und wahrscheinlich auch nicht hier in Rom. Er hatte doch Aachen zu einer neuen christlichen Stadt auf den Ruinen der römischen Antike machen wollen. Seine Pfalzkapelle war eben in diesem Jahre 800 fertiggestellt worden. Die Besten der Besten hatte er sich für diesen Bau geholt und selbst festgelegt, wie er auszusehen hatte, damit er jeden Vergleich mit den schönsten Kuppelbauten in Ravenna, Rom und Byzanz bestehen konnte. Das Karls-Epos erzählt über den Ausbau Aachens zum zweiten Rom. Da steht in seiner Pfalz der huldreiche Karl, bestimmt, wo die ragenden Mauern verlaufen des künftigen Rom. Eifrig müht sich die tätige Schar. Die einen hauen den Marmor zurecht für hochragende Säulen und führen die Mauern der Burg auf. Andere wälzen eifrig die Steinblöcke herbei. Hier bemühen sich andere, warme Heilquellen zu erschließen, fassen das von Natur kochende Wasser des Bades in Mauerwerk ein und hauen aus marmornen Stufen schöne Sitzbänke. Dort bauen wieder andere dem ewigen König mit gewaltiger Anstrengung einen herrlichen Tempel. Schon ragt zu den Sternen das heilige Haus mit geglätteten Mauern. Ja, er muss die Kaiserkrönung als Anmaßung des Apostelführers empfunden haben. Er hätte sich lieber die Krone selbst aufs Haupt gesetzt, wie es auch die byzantinischen Kaiser zu tun pflegten. Doch jetzt war er Kaiser von des Papstes Gnaden. Nachdem die römischen Ereignisse im Reich bekannt geworden waren, bekamen die Klöster Hochkonjunktur. Eine geistliche Karriere erschien vielen erstrebenswert, denn die Macht des Papstes im Gottesstaat hatte erheblich zugenommen, auch wenn Karl jetzt Kaiser war, aber eben von des Papstes Gnaden. Gläubige überschrieben ihren Grundbesitz den Klöstern, nicht nur um des Seelenheils willen. Man war dadurch auch von den erdrückend gewordenen Kron- und Militärlasten befreit und die Klöster zahlten Leibrenten bis zur dreifachen Summe des normalen Ertrags. Die dadurch enterbten Söhne bekamen Kirchenämter. Und dass es in den Kirchenämtern nicht unbedingt weltfremd zugehen musste, das hatte das Beispiel Leo III. Ja gezeigt. So wuchs der Reichtum der Kirche enorm. Im Jahr 813 veranlasste der Abt des Großklosters Germain-des-Prés in der Nähe von Paris eine Aufzeichnung des Besitzstandes seines Klosters. Es umfasste rund 23.000 Hektar bebautes Land, das von 4.710 Familien bearbeitet wurde, mit 5.316 Kindern und sonstigen Verwandten. Dabei waren die Leibeigenen nicht mitgezählt. Es werden wohl rund 16.000 bis 20.000 Menschen gewesen sein, die dieser riesigen Klostergrundherrschaft angehörten. Ihre jährlichen Abgaben an das Kloster umfassten etwa 2.300 Doppelzentner Getreide, 2.000 Schweine und Ferkel, 4.600 Hühner, 23.000 Eier, 4.600 Eimer Wein und ca. 20.000 Denare. Das sind Silbermünzen karolingischer Prägung. Dazu kamen an Dienstleistungen für die kirchlichen Herren rund 80.500 Frontage und 4.600 Fronfuhren. Aus den Aachener Synodalbeschlüssen von 816 geht hervor, dass die großen Abteien im Reich durchschnittlich zwischen 3.000 und 8.000 Bauernstellen hatten. Die untere Grenze für kleine Kirchen und Klöster lag immer noch bei 300 bis 400 Hofstellen. Und Klöster und Kirchen gab es viele im Gottesstaat. Auch die reichsten Grundherren konnten nicht mehr mit der kirchlichen Grundherrschaft konkurrieren. Zahlreiche Klostergründungen des Königs und des Adels führten dazu, dass der Edle dann die Stelle des Bischofs oder Abts innehatte. Weltliche und geistliche Macht verschmolzen miteinander. Die adeligen Bischöfe und Äbte brauchten ihr weltliches Standesbewusstsein nicht abzulegen. Sie betrachteten die Klöster praktisch als ihren Herrschaftsbesitz. Auch das Zölibat war noch nicht erforderlich. Es wurde zwar mehr und mehr von den Päpsten befürwortet, aber nur von denen, die nicht selbst verheiratet waren. Zwingend war es bis jetzt jedenfalls nicht. Ja, die römische Kirche glänzte in neuem Machtbewusstsein und Reichtum, während die Herrschaft Karls des Großen offensichtlich ihren Zenit überschritten hatte. Seit der Kaiserkrönung hatte die Kirche wieder die Oberhand gewonnen. Vielleicht fehlten Karl dem Großen militärische Herausforderungen oder es machte sich allmählich sein Alter bemerkbar. Zunehmend widmete er sich jetzt den notwendigen Reformen, um das Reich nach innen zu festigen. Er bemüht sich, die Bildung seiner Untertanen zu mehren, und per Gesetz und unter Strafe wird jetzt ein bestimmtes Minimum an Wissen verlangt: das Vaterunser und das apostolische Glaubensbekenntnis. Weil er den Alkohol mied, setzte er strenge Strafen auf Trunkenheit. Weil er aber das Fasten nicht vertrug, 4 Gerichte ließ er sich auftragen, außer dem Braten, durfte ein jeder sich nach genau festgesetztem Tarif davon freikaufen. Die sächsischen Zwangschristen hingegen hatten auf Bruch der Fastenzeit die Todesstrafe zu erwarten. Es sei denn, der Priester stellte fest, dass die Not sie dazu gebracht habe, Fleisch zu essen. Auch der Landzuwachs der Kirche musste per Gesetz eingedämmt werden, ebenso der offensichtliche Rückgang der Kampfkraft seiner Armee. Ohne kaiserliche Genehmigung darf sich fortan niemand zum Priester weihen lassen, denn wir haben vernommen, dass vielfach nicht ein frommes Herzensbedürfnis der Grund ist, sondern vielmehr die Absicht, sich auf diese Weise der Heerespflicht oder anderen staatlichen Leistungen zu entziehen. Jeder Grundbesitzer, der über mindestens 12 Hörige verfügt, muss einen Panzer haben. Wer einen solchen Besitz womöglich verschweigt oder ihn gar verkauft, hat Bestrafung zu gewärtigen. Nein, seine Armee, die dürfte er nicht vernachlässigen. Auch wenn es größtenteils ruhig geworden war im Reich, so lauerten doch überall noch Gefahren. Da war an der Nordgrenze der heidnische Dänenkönig Gottfried. Sein Volk gehörte zu den Nordmännern, auch Normannen genannt. Immer wieder kam es zu kriegerischen Zusammenstößen mit ihnen. Mit 200 Schiffen waren sie jüngst im fränkischen Friesland erschienen. Nach Erhalt eines Lösegelds von 100 Pfund Silber, fortan Danegeld genannt, zogen sie wieder ab. Der Chronist des Kaisers schreibt ironisch: Er betrachtet Friesland und Sachsen vollständig als eigene Besitzungen und beabsichtigt in Kürze mit einem großen Heer nach Aachen vorzustoßen. Die Dänen waren mit den Sachsen befreundet gewesen, aber für die Franken waren sie einstweilen noch kein ernstzunehmender Gegner. König Gottfried wurde kurz darauf ermordet und seine Söhne vermochten kein so großes Aufgebot zu sammeln. Die Dänen hatten sich bisher dem katholischen Glauben erfolgreich widersetzt. Und um einer Zwangschristianisierung nach dem Muster der Sachsen vorzubeugen, hatte Gottfried zwischen Nord- und Ostsee einen Schutzwall errichten lassen, den Danewirk. Willibrord, ein Benediktiner, der dem friesischen Heidentum den Kampf angesagt hatte, war schon vor 100 Jahren in den Norden gezogen. Mit 30 dänischen Jünglingen war er zurückgekehrt. Sie sollten zum christlichen Glauben erzogen werden. Willibrords Missionsversuch war nicht sehr erfolgreich. Die Nordleute fanden es geeignet, sämtliche Beschläge von Reliquienkästchen und heiligen Schriften in Kleiderspangen umzuarbeiten, womit sie diese einer nutzbringenden Aufgabe zuführten. Lange Zeit war es nach Willibrords Anfangsversuch ruhig und die Dänen blieben ihren Göttern treu. Im heidnischen Norden konnte Handel treiben, wer immer es wollte. Zu den nordischen Göttern brauchte er sich deswegen nicht zu bekennen. Im christlichen Frankenreich war das anders. Hier durfte Handel nur von Christen getätigt werden. Wollte ein nordischer Händler seine Pelze verkaufen, musste er sich vorher taufen lassen. Natürlich hatte der Norden auch Bedarf an Waren, die im Fränkischen Reich erzeugt wurden. Also blieb den Nordleuten meist nichts anderes übrig, als sich zum Zwecke einer Handelserlaubnis im Frankenreich taufen zu lassen. Das sahen die Mönche gern. Und auch der christliche Kaiser Karl. Wäre nicht vielleicht ein Taufhemd aus gutem friesischem Tuch ein geeignetes Geschenk, das zur Bekehrung verstärkt anreizen könnte? Plötzlich war die Nachfrage nach kostenlosen Taufhemden dermaßen groß, dass die friesische Heimweberei die kaiserlichen Bestellungen nicht rasch genug erledigen konnte. Man musste bei der unerwartet hohen Bekehrungsfreudigkeit zur groben, sackleinenen Ersatzware greifen. Die nordischen Händler merkten es sofort, weshalb ein Täufling erbost ausrief: 20 Mal habe ich mich von euch waschen lassen, aber noch nie hat man mir so schlechtes Zeug dabei angeboten. Die Nordmänner waren eigentlich immer friedliche Händler gewesen und tüchtige Seefahrer dazu. Zum Handeln aber braucht man Frieden, und daher gab es seit jeher einen heiligen Kauffrieden in Skandinavien. An bestimmten Tagen strömten Freunde und Feinde an den heiligen Orten zusammen. Jeder verrichtete sein Opfer an die Götter, kein Blut durfte vergossen werden. An diesen Tagen blühte der Tauschhandel, und der Gedanke des Kauffriedens nahm immer mehr Raum ein. Schließlich wurden sogar Handelsstädte gegründet, in denen der Kauffrieden das ganze Jahr hindurch wirksam war, ohne kultische Bindung. Duldsam gegenüber Andersgläubigen oder ausländischen Händlern, die sonst ihre Waren gar nicht hätten anbieten können. Diesen Frieden überwachten Beauftragte des Königs, Wiggrafen genannt. Durch diese friedlichen Handelszentren blühte der Norden förmlich auf. Händler aus allen Teilen der damaligen Welt konnten sich ungehindert im Norden bewegen. Doch jetzt, seit der Zwangschristianisierung der Sachsen, wurden die Wikinger, wie die Nordmänner auch genannt wurden, zunehmend unruhiger. Überfälle auf die Küsten häuften sich. Hatten sie vielleicht Angst, ihnen könnte das gleiche Schicksal widerfahren wie den Sachsen? Der erste Überfall hatte schon vor Karls Kaiserkrönung stattgefunden. Er hatte einen Aufschrei in der christlichen Welt ausgelöst. Das von irischen Mönchen erbaute Kloster Lindisfarne an der englisch-schottischen Küste war geplündert worden. Die Insassen von ein paar Drachenschiffen waren an Land gestürmt, hatten den Mönchen die Kleider vom Leibe gerissen, das Steinkreuz des Bischofs Ethelwold umgestoßen, alle Klosterschätze geraubt, das Vieh geschlachtet und das Fleisch an Bord gebracht. Wer sich nicht männlich wehrte, war niedergeschlagen worden. Sie verschwanden ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren. Hatten sich die ersten Überfälle noch auf England, Schottland und Irland beschränkt, so war jetzt auch das christliche Frankenreich davon betroffen. Die Schiffe tauchten im Frühjahr irgendwo am Horizont auf und waren bald darauf gelandet, noch bevor die Küstenwache zur Stelle sein konnte. Die Raubzüge liefen blitzartig ab, sodass das träge Landheer darauf nicht reagieren konnte. Zu Anfang waren es noch einzelne Schiffe, doch schnell werden ganze Flottenverbände daraus. Offensichtlich hatte es sich bei den Nordmännern herumgesprochen, wie leicht Beute zu machen war, wenn man nur schnell genug wieder auf hoher See war. Mit Diplomatie und christlicher Mission war den Wikingern bisher noch nicht beizukommen gewesen. Jeder Bauer und Krieger des Nordens war sein eigener Herr. Es gab starke Bindungen an die Sippe und die Familie. Könige hatten nur so viel Macht, wie sie sich mit Hilfe ihrer Gefolgsleute verschaffen konnten. Eine Staatsgewalt, wie im Frankenreich, gab es nicht bei ihnen. Eine Schiffsmannschaft konnte ihren eigenen Krieg führen, wenn es ihr vorteilhaft erschien. Eine Flotte von 20 Schiffen stellte schon eine bedrohliche Macht dar. Aber aus den anfänglichen Beutezügen einzelner Gruppen sollten sich bald große Feldzüge, Landnahmen, Kolonien und Herrschaften über Land- und Wasserwege entwickeln. Wie konnte man ihnen entgegentreten? Karl der Große beschloss, eine Flotte zu bauen. Die Franken waren zwar nie Seefahrer gewesen, aber sie würden es schon lernen. Mit einer Flotte konnte man dem Dänenkönig anders gegenübertreten und ihm seine Feindseligkeiten heimzahlen. Man könnte ihn in seine Inselwelt verfolgen und die Sache wäre dann rasch beendet. Auch im Mittelmeer könnte man sich ganz anders durchsetzen, gegen die Sarazenen und gegen Byzanz. Sie alle hatten Schiffe. Völlig neue Perspektiven müssen den alternden Kaiser beseelt haben. Mit all seiner Energie beginnt er das Vorhaben. In See gestochen ist die Flotte nie. Und Dänemark ist von Karl nie erobert worden. Der Tod war schneller. Am 28. Januar 1814 stirbt der Kaiser. Romanen, Franken und die ganze Christenheit sind tief im Gram, von Elend bedrückt. Wehe uns Jammernden! Es klagt der Erdkreis um den Tod des Herrschers Karl. Wehe uns Jammernden! So lamentieren die Gläubigen des Reichs, allen voran der Klerus. Ob ihn das Volk ebenso betrauert hat? 46 Jahre hat Kaiser Karl regiert, von 768 bis 814. Doch nur in 2 Jahren gab es keinen Krieg. In Gottes Namen zwang er die Völker mit Feuer und Schwert zum Christentum. Langobarden, Sachsen, Friesen, Bayern, Awaren, Slawen, Basken. In ganz Deutschland gibt es nicht weniger als 109 Kultstätten des heiligen Karl. Und zur Nacheiferung an Gesinnung und Taten fordert die Stadt Aachen seit 1950 auf und erwählt alljährlich unter den Großen und Größen dieser Welt einen, um ihn mit dem internationalen Karlspreis auszuzeichnen. Churchill, Adenauer, Kissinger, Kohl, Clinton. Was da wohl zur Nacheiferung empfohlen wird? Wohl dem Volk, dessen Herr sein Gott ist. Das meinte Alcuin, der geistliche Berater Kaiser Karls. Aber das war im frühen, im düsteren Mittelalter. Kaiser Karl hatte 3 Söhne. Die sollten das Riesenreich erben. Frühzeitig hatte er sie zu Königen salben lassen und eine Einteilung geschaffen. Einer sollte Italien bekommen, der andere Aquitanien, der dritte sollte sein Nachfolger werden und das übrige Reich beherrschen. Aber der Tod wirft diese Berechnungen über den Haufen. 2 der Prinzen sterben vorzeitig, und das sind die tüchtigen Söhne gewesen. Übrig bleibt der wenig taugliche Ludwig, der eigentlich nur Aquitanien bekommen sollte. Kaiser Karl hatte ihn 4 Monate vor seinem Tod in Aachen zum Mitkaiser und Erben eingesetzt und die Zustimmung der Reichsversammlung eingeholt. Der 71-Jährige spürte wohl sein Ende nahen und musste während des Krönungszeremoniells von seinem Sohn gestützt werden. Ludwig setzte sich die Kaiserkrone selbst aufs Haupt. So hätte sich Karl auch seine eigene Krönung gewünscht. Kaiser nicht aus den Händen des Papstes, sondern aus eigener Machtvollkommenheit. Ja, Ludwig sollte das Werk des Vaters fortsetzen, den Gottesstaat auf Erden bewahren und vergrößern. Ludwigs Aufgaben zeichneten sich bereits klar ab. Da war Papst Leo III. Der Kaisermacher. Seinem Machtanspruch durfte man nicht erliegen, war doch die Kirche in den letzten Jahrzehnten zunehmend mächtiger und reicher geworden. Dann galt es, die Nordmänner, die Wikinger, zu missionieren und dem Gottesstaat womöglich einzugliedern, sonst könnten sie zur Gefahr werden. Doch Ludwig besaß nicht annähernd die Tatkraft seines Vaters. Schon im ersten Jahr seiner Regierung stießen die Normannen unbehelligt bis zur Loire-Mündung vor. Es gab keine fränkische Flotte, um ihnen entgegenzutreten. Und es wird auch nie eine geben. Stattdessen setzte Ludwig auf die Kirche. Missionare wurden losgeschickt und Ludwig erwarb sich den Beinamen der Fromme. Der Papst in Rom hatte im Reich mehr zu sagen als je zuvor. Seine Mönche waren es auch, die die Wikinger katholisch machen sollten. Frühere Missionierungsversuche, wie die von Willibrord, waren kläglich gescheitert. Man musste sich etwas Neues einfallen lassen, um die freien und selbstbewussten Söhne des Nordens unter das Kreuz zu bringen. Eine günstige Gelegenheit bot sich, als die Söhne des dänischen Königs einen Kleinkönig vertrieben. Der bat um Aufnahme bei Kaiser Ludwig dem Frommen. Der Kaiser führte nun demonstrativ vor, wie gut es doch nordischen Herrschern gehe, wenn sie im Einvernehmen mit ihm stünden. Unter Aufbietung aller Pracht wurde Harald Klack, so hieß der Vertriebene, mit Frau und Sohn getauft. Als Lehen erhielt er einen guten Landstrich an der Wesermündung, um ein Leben in Wohlstand führen zu können. Der Kaiser hoffte, dass die Wikinger einen der ihren doch wohl in Ruhe lassen würden. Insbesondere erschien ihm Harald Klack der richtige Mann zu sein, mit dessen Hilfe es gelingen könnte, einen Missionar nach Dänemark einzuschleusen. Ein solcher war zur Hand. Bepackt mit kaiserlichen Geschenken und seinen kirchlichen Zaubergeräten zog Ansgar in Begleitung des Mönchs Autbert den Rhein hinab zur Nordsee und segelte nach Dänemark. Von der Missionsarbeit wissen die Chronisten keinen Erfolg zu verzeichnen. Dennoch ließ der Kaiser nicht ab von seinem Lieblingsgedanken. Er wollte den Wikingergeist von innen her vernichten. Die nächste Gelegenheit kam, als Gesandte des Schwedenkönigs aus Birka nach Worms zum Reichstag kamen und Handelsverträge abschließen wollten. Der Kaiser ließ sich eine Missionsreise nach Birka zusichern. Ansgar bekam vom Kaiser persönlich seine Instruktionen und brach mit dem Mönch Wittmar ein zweites Mal zu einer Nordlandreise auf. Unterwegs stießen sie auf Seeräuber, die ihnen die kaiserlichen Geschenke und die 40 Bibeln und Reliquienkästchen abnahmen. Offenbar herrschte wieder einmal Mangel an Kleiderspangen. Mit großer Schwierigkeit setzten sie also die sehr lange Reise zu Fuß fort, wo es sich machen ließ, auf Schiffen über die zwischenliegenden Gewässer, und kamen schließlich zur Hafenstadt am Lande der Svear, Birka genannt. Der schwedische König Björn empfing sie freundlich und gestattete nach Rücksprache mit seinen Vertrauensleuten, dass sie das Evangelium verkünden durften. In Birka gab es so viele Religionen und Götter, da kam es auf eine mehr oder weniger nicht an. Bereits 1,5 Jahre später wurde die erste Kirche nahe Birka errichtet. Allerdings war das zunächst der einzige Erfolg der Missionsreise. Ansgar kehrte zurück ins Frankenreich und schickte eine große Zahl von Priestern nach Birka. Sie sollten dies Zentrum heidnischen Glaubens sturmreif machen. Er selbst reiste in das dänische Heitabu. In Dänemark hatte sich ein Sohn des ermordeten Königs zur Alleinherrschaft emporgearbeitet. Er suchte Anerkennung und Bundesgenossen, um seine Herrschaft zu sichern. Ansgar versprach ihm beides, und der arglose König gestattete ihm dafür den Bau einer Kirche. Im Norden des Frankenreichs war inzwischen die Handelsstadt Hammerburg an der Elbe gegründet worden. Ein viereckiger Wall war aufgeworfen worden mit 100 Metern innerem Durchmesser bis zu 7 Metern hoch mit starken Holzpalisaden. Und da im Frankenreich Handel etwas mit Christentum zu tun hatte, entstand in der Mitte der Hammerburg eine Taufkapelle für Ansgar, den Missionar. Den Nordmännern schadeten die von der Hammerburg ausgehenden Missionsbemühungen zunächst nicht. Sie planten ganz andere Dinge, nachdem sich die kleinen Raubzüge so gut bewährt hatten. Mit besserer Ausrüstung würde man weit größere Siege erkämpfen können, ganze Länder könnten die Beute sein. Die Katastrophe kam 820 über Irland. Die Alster-Annalen berichten: Das Meer spie Fluten von Fremden über Erin aus. Und es gab keinen Hafen, keinen Landeplatz, keine Befestigung, keine Burg, keine Wehr, ohne Flotten von Wikingern und Seeräubern. Die zerstrittenen irischen Kleinkönige wurden hinweggefegt. Die Wikinger hatten in dem tollkühnen Thorgisel einen starken Führer, der sich zum König über die ganze Insel ausrufen ließ und dem christlichen Klerus zum Trotz den heidnischen Göttern opferte. Während die Wikinger nach der Eroberung Irlands jetzt neue Kräfte sammelten, zeichnete sich im Frankenreich Ludwigs des Frommen allmählich der Niedergang ab. Ludwig, dessen Kaisertitel vom Papst 816 nachträglich bestätigt wurde, sah sich der unlösbaren Aufgabe gegenüber, das Frankenreich im Innern organisieren zu müssen, denn die aggressive Eroberungspolitik seines Vaters hatte viele Probleme nur verdrängt. Aus den vielen Völkern, die sich Karl der Große einverleibt hatte, war noch kein einheitlicher Staat entstanden. Und die Adeligen, die über die einzelnen Stämme herrschten, machten zunehmend ihre eigene Politik, je schwächer der Kaiser an der Spitze war. In seinem Bemühen, das Reich zu festigen, erließ Ludwig der Fromme 817 das Gesetz über die Unteilbarkeit des Reichs. Die drei Söhne Ludwigs wurden zu Mitkaisern gekrönt und durch ein kompliziertes Aufteilungssystem wurden ihnen ihre Machtbereiche zugewiesen. Hier regte sich bereits der erste Widerstand des Adels. Bedeutete doch das Aufteilungssystem einen Bruch mit den alten Stammesrechten. Als Ludwigs zweite Frau einem weiteren Sohn das Leben schenkte, musste die Machtverteilung wieder neu geregelt werden. Damit waren die drei älteren Brüder nicht einverstanden. Um die einzelnen Anspruchsberechtigten entstanden Adelsparteien, die den leidigen Streit der Brüder um das noch gar nicht fällige Erbe zur Staatsaffäre machten. Es kam zu einer offenen Auseinandersetzung, in der die drei Erstgeborenen den Vater absetzten. Doch die Brüder waren sich nicht einig, so dass es dem mächtigen Klerus im Reich gelang, Ludwig den Frommen wieder in sein Amt zu setzen. Auf dem Lügenfeld bei Colmar, das liegt rund 50 Kilometer südlich von Straßburg, standen sich drei Jahre später die Kontrahenten mit ihren Heeren erneut gegenüber. Doch Ludwig der Fromme hatte bei seinen Männern schon so viel an Ansehen eingebüßt, dass er sich plötzlich allein auf dem Schlachtfeld fand. Seine Leute waren größtenteils zu den Söhnen übergelaufen. Für Ludwig den Frommen war die Herrschaft zu Ende. Unter den drei übrig gebliebenen Söhnen, einer war inzwischen verstorben, kam es 841 bei Fontenoy erstmals zu blutigen Kämpfen. 843 wurden die Streitereien mit dem Vertrag von Verdun beendet und das Frankenreich endgültig aufgeteilt. Karl II., auch der Kahle genannt, erhielt das Westfränkische Reich, das spätere Frankreich. Lothar I. wurde Herrscher über Lotharingien, das von der Nordsee über den Rhein bis nach Italien reichte. Und Ludwig bekam den ostfränkischen Teil, das spätere Deutschland. Daher wird er auch Ludwig der Deutsche genannt. Die Wikinger nutzten die Gelegenheit. Die Dreiteilung des Reiches war ihnen willkommen. Durch die Zwistigkeiten der Brüder sind die Küstenwachen unbesetzt. Am 12. Mai des Jahres 841 segeln dänische Schiffe die Seine aufwärts ins Zentrum des Westfränkischen Reichs. Rouen wird erobert. Ein Jahr später fallen sie in Friesland ein. Mit 67 Schiffen segeln norwegische Wikinger im Jahr darauf die Loire aufwärts und die Bewohner von Nantes erleben das Fest Johannes des Täufers auf eine Weise, wie sie es sich nicht hatten träumen lassen. Die Wikinger überwintern sogar auf einer Insel im Fluss und richten sich ein, als ob sie für immer bleiben wollten. Ja, sie lassen sogar Frauen und Kinder nachkommen. Für die Verpflegung muss das umliegende Land aufkommen. Zwei Jahre später werden alle drei Reichsteile mit großen Flottenverbänden angegriffen. 120 Schiffe fahren die Seine aufwärts und erobern Paris. Um die Wikingerschar loszuwerden, zahlt Karl der Kahle 7000 Pfund Silber, das seine Grafen aus dem Volk eintreiben, wobei ein gutes Teil immer in die Tasche der Adligen fließt. Die zweite Flotte fällt in Spanien und Nordafrika ein, eine dritte Gruppe plündert erneut Friesland, während eine vierte nach Hammerburg segelt. Dort treffen die Wikinger auf den Missionar Ansgar. Der Chronist Rimbert berichtet: Ansgar traf Maßnahmen, um die heiligen Reliquien wegzuschaffen, und entkam mit knapper Not, sogar ohne Mantel, während die Priester in alle Richtungen flohen. Die Feinde hatten sich jetzt der Stadt bemächtigt und plünderten alles, was in ihr und dem umgebenden Lande war. Sie kamen am Abend, blieben über Nacht und den folgenden Tag. Nachdem sie alles in Brand gesteckt hatten, zogen sie fort. Dort wurde die Kirche, die herrlich gebaut war, unter der Leitung des Herrn Bischof Ansgar eingeäschert, zusammen mit dem wunderbar eingerichteten Mönchskloster. Dort ging die prachtvoll geschriebene Bibel, die seine Majestät der Kaiser unserem Pater geschenkt hatte, in Flammen auf, ebenso wie mehrere Bücher. Alles an Kirchengeräten und anderen Kostbarkeiten wurde zerstört, entweder durch Plünderung oder durch Feuer. Fast nackt konnte er den Feinden entkommen. Während die Missionsstation Hammerburg mit ihrer Taufkapelle völlig zerstört wurde, blieb die außerhalb des Ringwalls gelegene Kaufmannssiedlung unbehelligt. Waffen aus dem damaligen Kampf wurden vor einigen Jahren aus der Elbe gebaggert. Dänische Wikinger drangen auf ihren Booten auch rheinaufwärts bis nach Mainz vor. Das kleine Stiftsdorf Bonn wurde völlig geplündert und zerstört. Die alljährlichen Beutezüge waren für die heimgesuchten Völker ein Aderlass. Hungersnöte stellten sich ein. Im 9. Jahrhundert ist die große Hungersnot am Rhein im Jahre 850 historisch belegt. Der Getreidepreis war so hoch, dass man große Silberstücke für einen kleinen Sack Getreide bezahlen musste. Das dreigeteilte Frankenreich war nicht in der Lage, sich wirkungsvoll gegen die Nordmänner zur Wehr zu setzen. Ihre Beutezüge sollten bis ins 11. Jahrhundert andauern. Ein Gebiet an der Mündung der Seine trägt bis heute ihren Namen: die Normandie. Hier hatte sich ein Teil von ihnen niedergelassen. Und einer der ihren wird 1066 als Wilhelm der Eroberer in England einfallen. Die Wikinger waren die erfolgreichsten Seefahrer ihrer Zeit. Jedes ihrer Schiffe war aus rund 20 Eichen gefertigt und mit aufwendigen Verzierungen versehen. Sie waren hochseetauglich. Um ohne Landsicht auf offener See ihr Ziel zu erreichen, erfanden sie einfache Navigationsinstrumente. Nein, sie waren nicht nur die unvorstellbar grausamen Barbaren, als die sie von den Mönchen der Christianisierungszeit hingestellt wurden. Sie waren vor allem kluge und strategische Krieger, die sich gegen eine Welt zur Wehr setzten, die mit Feuer und Schwert alle Völker katholisch machen wollte. Sie betrieben auch ehrlichen Handel, vor allem mit russischen und arabischen Kaufleuten. Andere Scharen von Wikingern hielten Ausschau nach besiedelbarem Land. In ihrer Heimat war landwirtschaftlicher Boden knapp. So kamen sie nach Island, Grönland, ja, bis nach Nordamerika. Doch wie weit sie auch segelten, die christlichen Missionare folgten ihnen auf dem Fuß. Der Gottesstaat auf Erden, mit einem Kaiser als Vertreter Gottes auf Erden, war nach Karl dem Großen zerbrochen. Die römische Kirche konnte jedoch weiter ihre Macht behaupten, jetzt über alle drei fränkischen Reiche. Sie allein war jetzt der Gottesstaat. Doch für den Vertreter des Himmels auf Erden besaß der Papst in Rom immer noch zu wenig Macht. Er war noch nicht Alleinherrscher seiner Kirche, sondern nur Bischof von Rom, mit einigen Sonderrechten, die sich das Papsttum im Laufe der Jahrhunderte gegenüber den anderen Bischöfen erkämpft hatte. Das sollte nun anders werden. Zu diesem Zwecke wurden zu Anfang des 9. Jahrhunderts die in der Geschichte unter dem Namen der pseudo-isidorischen Dekretalen bekannten falschen Urkunden von einem päpstlichen Schreiber zusammengestellt. Sie wurden unter dem Namen des höchst geachteten Bischofs Isidor von Sevilla, der 636 gestorben war, verbreitet und begannen mit 60 Briefen der allerersten Bischöfe Roms, denen eine Menge bischöflicher Beschlüsse, echte und falsche, folgten. Der Hauptzweck dieser Fälschung war es, den römischen Bischof zum unumschränkten Kirchenmonarchen zu machen, die Macht der Erzbischöfe, Bischöfe und Synoden zu brechen, ja, die Bischöfe unmittelbar dem Papst in Rom zu unterwerfen, die Kirche von aller weltlichen Gerichtsbarkeit unabhängig zu machen und allen Einfluss des Staates auf kirchliche Angelegenheiten und Verhältnisse zu unterbinden. Auch wenn der oberste Bischof von Rom bereits die Vorherrschaft über die anderen Bischöfe gewonnen hatte, so setzte er jetzt Brief und Siegel unter seine Alleinherrschaft. Und um den Anspruch der römischen Kirche an die Welt ganz deutlich zu machen, ist in der Zusammenstellung auch eine Schenkungsurkunde enthalten, durch welche Kaiser Konstantin dem Apostel Petrus das ganze abendländische Reich und dessen Hauptstadt Rom zusichert. Das Betrügerische dieser Briefe und Urkunden liegt so klar zutage, dass man kaum begreift, wie selbst Bischöfe ihnen damals Glauben schenken konnten. Aber die meisten waren ungelehrte Leute, welche nicht einmal die Geschichte ihrer Kirche kannten. Und lieber waren sie von dem entfernten Bischof von Rom abhängig, als von ihrem nahen Erzbischof, der ihnen auf die Finger schauen konnte. In diesen Briefen, die ja angeblich von den römischen Bischöfen der ersten Jahrhunderte geschrieben worden sein sollten, kommen Bezeichnungen von Dingen vor, die man zu ihrer Zeit noch gar nicht kannte. Die Kirchenväter der ersten Zeit zitieren Stellen aus der Bibel nach der Übersetzung des viel später lebenden heiligen Hieronymus, selbst aus Büchern, die erst im 7. Jahrhundert geschrieben wurden. Es gibt darin sogar Stellen aus den Beschlüssen einer Synode zu Paris im Jahre 829. Diese pseudo-isidorischen Dekretalen wurden die Grundlagen des Papsttums. Jetzt war der Papst in Rom unumschränkter Gesetzgeber in geistlichen und weltlichen Dingen. Welche Kraft von diesen Schriften ausging, zeigte sich sehr schnell bei den nachfolgenden Päpsten. Papst Nikolaus I. verkündete, dass die Untertanen den Königen, die den Willen Gottes nicht täten, keinen Gehorsam schuldig wären. Der Wille Gottes war natürlich das, was der Papst verkündete. Seinen Namen setzte er in allen Schriften vor den der Könige. Gegen die Allmacht des Papstes zeigte sich sogar Widerstand in den eigenen Reihen. Die Erzbischöfe Theutgaut von Trier und Günther von Köln protestierten: Du bist ein Wolf unter Schafen. Du handelst gegen deine Mitbischöfe nicht wie ein Vater, sondern wie ein Jupiter. Du nennest dich einen Knecht der Knechte und spielst den Herrn der Herren. Du bist eine Wespe. Aber glaubst du, dass du alles tun dürftest, was dir gefällt? Wir kennen dich nicht und deine Stimme und fürchten nicht deinen Donner. Die Stadt Gottes, von der wir Bürger sind, ist größer als Babylon, das sich rühmt, ewig zu sein, und das sich brüstet, als ob es nie irren könne. Johannes der Achte, der 872 den römischen Stuhl bestieg, sprach von dem Kaiser Karl dem Kahlen: Da er von uns zum Kaiser gekrönt sein will, so muss er auch zuerst von uns gerufen und erwählt sein. In seinem Schreiben an die Bischöfe des Ostfränkischen Reichs heißt es: Was schaffen wir denn in der Kirche an Jesu statt, wenn wir nicht für Jesus gegen der Fürsten Übermut kämpfen? Wir haben, sagt der Apostel, nicht mit Fleisch und Blut, sondern wider die Fürsten und Gewaltigen zu kämpfen. Je schwächer die weltlichen Herrscher nach der fränkischen Reichsteilung geworden waren, desto überbordender gebärdete sich die Führung der römischen Kirche in ihrem Machtgefühl. Stephan V. wurde 885 Papst. Er war schon nicht mehr damit zufrieden, ein Mensch zu sein. Die Päpste werden, wie Jesus, von ihren Müttern durch die Überschattung des Heiligen Geistes empfangen. Alle Päpste sind so eine gewisse Art von Gottmenschen, um das Mittleramt zwischen Gott und den Menschen besser betreiben zu können. Ihnen ist auch alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen worden. Und was für das Haupt der Kirche gilt, das gilt auch für ihre Glieder. So wird es nicht mehr lange dauern, bis Priester von der Kanzel predigen: Mit der Absolutionsgewalt hat Jesus dem Priestertum eine Macht verliehen, die selbst der Hölle furchtbar ist, der selbst Luzifer nicht zu widerstehen vermag. Eine Macht, die sogar hinüberreicht in die unermessliche Ewigkeit, wo sonst jede irdische Macht ihre Grenze und ihr Ende findet. Eine Macht, sage ich, die Fesseln zu brechen vermag, welche für eine Ewigkeit geschmiedet waren durch die begangene schwere Sünde. Sich gegen dieses neue Machtbewusstsein der römischen Kirche zu behaupten, wird den künftigen Herrschern der europäischen Reiche sehr schwer fallen. Und die Päpste der kommenden Jahrhunderte werden dank ihrer Allmacht bar jeder moralischen Beschränkung sein. Der heilige Franz von Assisi wird sagen: Wenn mir ein Priester und ein Engel zugleich begegnen würden, so würde ich zuerst den Priester grüßen, dann erst den Engel, weil der Priester eine viel höhere Macht und Hoheit besitzt als die Engel. Die Macht und Hoheit der Priester betrifft natürlich nur ihr Amt, nicht den Menschen, der dieses Amt innehat. Das heilige Amt steht über allem, auch über den menschlichen Schwächen ihrer Träger. Der fromme Rabanus Maurus, der von 822 bis 842 Abt in Fulda war und später Erzbischof von Mainz wurde, stellte klar: Wenn man einen Geistlichen sieht, die Hand auf dem Busen eines Weibes, so muss man annehmen, dass er sie segne. Ob daher wohl das Wort kommt, eine Frau befinde sich in gesegneten Umständen? Raterius von Verona klagte zu Anfang des 10. Jahrhunderts: O, wie verworfen ist nicht die ganze Schar der Kopfgeschorenen, da unter ihnen keiner ist, der nicht ein Ehebrecher ist oder ein Sodomit. Unter solchen Umständen war es wohl natürlich, dass vielen Christen Bedenken kamen, ob es wohl ziemlich sei, dass sie das, was sie für das Heilige hielten, das Abendmahl, aus so beschmutzten Händen annehmen könnten. Auf eine deshalb an ihn gerichtete Frage antwortete Papst Nikolaus I.: Es kann niemand, so sehr er auch verunreinigt sein mag, die heiligen Sakramente verunreinigen, welche Reinigungsmittel aller Befleckungen sind. Der Sonnenstrahl, welcher durch Kloaken und Abtritte geht, kann doch dieserhalb keine Befleckung an sich ziehen. Daher mag der Priester beschaffen sein, wie er will. Er kann das Heilige nicht beflecken. Fürwahr, ein Trost für die gesamte Christenheit.